Deutschlandfunk Kultur. Stunde 1 Labor. Willkommen zu einer Radiostunde mit dem schönen Titel Stunde 1. Der Titel signalisiert die erste Stunde des Tages und er signalisiert maximale Offenheit, inhaltlich wie formal. Formal verbringen wir hier jetzt eine Stunde mit einem der ältesten Formate des Radios überhaupt, dem Gespräch. Und inhaltlich haben wir zwar ein Thema, aber inhaltlich hat die Stunde auch etwas Unvorhersehbares. Insofern jedes echte Gespräch nicht wirklich programmierbar ist. Thema ist Nachdenken über Journalismus heute im Gespräch mit der Publizistin Caroline Imke. Ich freue mich sehr, dass sie da ist. Philosophin, Reporterin, Autorin, vielleicht auch Theatermacherin auf die eine oder andere Weise. Jedenfalls Autorin eines jüngsten Buches, das heißt Ja und. Möglicherweise kommen wir später darauf zu sprechen. Herzlich willkommen, Caroline Imke. Vielen Dank, dass ich hier sein kann. Sie haben begonnen als Reporterin, Caroline Imke, als Kriegsreporterin. Das war, glaube ich, wichtig für Ihren beruflichen Werdegang. Können Sie vielleicht ein bisschen davon erzählen, wie das angefangen hat bei Ihnen? Sie werden vermutlich nicht Ihre allerersten journalistischen Texte für den Spiegel geschrieben haben. Da waren Sie aber auch. Doch, ich habe sogar tatsächlich meine allerersten journalistischen Texte für den Spiegel geschrieben. Ich hatte vorher nur beim Fernsehen gearbeitet. Ich habe vorher relativ lange studiert, Philosophie. Ich habe in Philosophie promoviert und habe während dieser Studienzeit schon beim Fernsehen gelernt. Erst über Praktika und dann habe ich gezeigt bekommen, wie man Beiträge machen kann beim Fernsehen. Und habe dann eben während des Studiums immer mal schon als freie Mitarbeiterin Beiträge gemacht, damals fürs ZDF und für Dreisat. Und habe dann später nach Abschluss des Studiums eben ein Angebot bekommen, beim Spiegel zu arbeiten. Und es war insofern etwas ungewöhnlich und ich vermute, auch heute würde das niemand mehr so machen, dass ich tatsächlich in einem Genre dann arbeiten durfte, nämlich im Printjournalismus, in dem ich vorher gar nicht gearbeitet hatte. Ah. Aber das klingt zunächst mal wie fast das Gegenteil von einem Philosophiestudium. Sie haben Ihre Dissertation geschrieben. Das ist Lesen, das ist kleinteiliges Arbeiten, das ist eigentlich nicht rausgehen, der berühmte Elfenbeinturm. Und Reporterin sein heißt rausgehen, gucken, Anschauung gewinnen und dann dazu was schreiben, dazu eine Form finden, wie man heute so schön sagt, das Aufschreiben. Ja, das stimmt sicherlich. Es sind sicherlich sehr, sehr unterschiedliche Arbeitsformen und vielleicht auch Denkformen in der Universität, in der akademischen Welt und im Journalismus. Trotzdem muss ich sagen, hat es mich nie viel Mühe gekostet, das beides miteinander zu verbinden, sondern ich glaube, ich bin durch diese Ausbildung, durch das Studium, durch die Promotion durch und durch erfüllt von philosophischen Fragestellungen oder von Fragestellungen, die aus der Philosophie heraus in mich sozusagen gedrungen sind. Und ich glaube, ich bin auch als Reporterin, die dann in andere Länder gereist ist oder eben in andere Kulturen, andere Regionen, sehr häufig mit diesem Instrumentarium aus der Philosophie unterwegs gewesen. Das aber müssen Sie erklären. Also wie kann man als Kriegsreporterin von einer philosophischen Frage durchdrungen sein? Oh, da weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll. Also natürlich ist zunächst einmal die erste Frage, das hat jetzt weniger mit Krisenregionen zu tun, sondern überhaupt schon mit dem Reisen in andere Kulturen, in andere Lebensformen. Natürlich die Frage der Hermeneutik, die Frage, wie ist es eigentlich möglich, dass ich Praktiken und Überzeugungen einer anderen Kultur oder auch einer anderen Religion überhaupt verstehen kann. Kann ich Hermeneutik mit Auslegungskunst übersetzen? Ja, genau, das können Sie, genau. Also es ist die Frage, kann ich andere Praktiken und Überzeugungen einer anderen Lebenswelt, in einer anderen Kultur, kann ich sie überhaupt verstehen? Kann ich sie übersetzen in eine Sprache, in einen Text, der nachvollziehbar ist für eben meine Leserinnen und Leser hier die diese Erfahrungen nicht gemacht haben, über die ich da schreibe, die vielleicht diese Welt auch nicht gesehen haben, die ich dort sehe. Also das ist natürlich schon eine Grundfrage, die auch ein Grundzweifel, mit dem man, wenn man sozusagen halbwegs selbstkritisch reflektiert über diese Tätigkeit des Reporterdaseins. Gibt es da ein Land, das Ihnen besonders fremd vorgekommen ist, also mehr als andere? Vielleicht bin ich schon eher in die Länder gereist, bei denen ich vermutet habe, dass es übersetzbar ist oder bei denen ich vermutet habe, dass ich doch relativ viel gelesen hatte im Vorfeld, sodass ich irgendeine Art von intellektuellem oder emotionalem Bezug schon herstellen konnte. Kann man, wenn ich so pauschal nochmal frage, können Sie skizzieren, was für eine Reporterin Sie waren? Was für ein Typ von Reporterin? Besonders abenteuerlustig oder dorthin gehen, wo die Gewalt am erkennbarsten war, risikofreudig, detailverliebt? Könnte vermutlich der Fotograf, der mich eben 14 Jahre lang begleitet hat, nach Afghanistan, besser nach Afghanistan, nach Pakistan, nach Gaza, in den Irak, ins Kosovo, das könnte der vermutlich besser beschreiben als ich. Ich glaube, man liegt ja manchmal auch so im toten Winkel der eigenen Wahrnehmung. Also ich würde sagen, sicherlich als ich angefangen habe, 99 im Kosovo-Krieg, habe ich mich ausgesprochen schwer getan, überhaupt erstmal noch mit dem Schreiben und mit der Form und war sicherlich erstmal ein stärkerer Fokus auf das, was man heute jetzt Recherche nennen würde, aber was ich sagen würde, erstmal ein Einlassen auf den Ort. Also ich würde sicherlich sagen, eine Gegend verstehen wollen, einen Konflikt verstehen wollen, eine Nähe dann auch herzustellen zu Menschen, die gar nicht mehr gewohnt sind, dass sich jemand für sie interessiert. Menschen, die permanent ausgeschlossen, ausgegrenzt, vertrieben, missachtet wurden, für die es ungewöhnlich ist, dass sich überhaupt jemand zu ihnen setzt und Interesse zeigt. Weil eigentlich der Alltag vieler Menschen auf der Flucht, denen ich eben begegnet bin in solchen Gegenden oder Menschen, die inhaftiert waren, die eingesperrt waren. Die alltägliche Erfahrung war eine, die ihnen permanent ihre Humanität abgesprochen hat, die ihnen die Subjektivität abgesprochen hat. Und das heißt, ich glaube, das war zunächst einmal auch, ich weiß nicht, ob das eine Begabung war, aber zumindest mein Interesse. Also Menschen wahrzunehmen, die... Menschen wahrzunehmen und eine Form von ernsthafter Begegnung herzustellen, die ihnen ermöglicht und erlaubt, einem zu erzählen, was ihnen widerfahren ist. Mhm. Und dazu gehört sicherlich auch, dass viele Menschen, die Gewalterfahrungen haben, anders sprechen oder anders erzählen, als das vielleicht hier oftmals erwartet wird. Also es sind oftmals Erzählungen, die unterbrochen sind, die nicht unbedingt ganz linear verlaufen. Menschen fangen an zu weinen oder beschweigen ganz offensichtlich Passagen in einer Erzählung. Und das heißt, es hat auch etwas damit zu tun, ob man die Geduld aufbringt und auch das Bemühen um Verständnis von dem, was Trauma heißt oder was Traumatisierung heißt. Wann haben Sie Ihre letzte Reportage geschrieben? Ganz lange her. Ich habe die ganzen letzten Jahre ganz andere Formate geschrieben. Ich habe die letzte große Reportage im Jahr 2014 geschrieben. Ah. Das war eine Langzeitbeobachtung über eine Erstaufnahmeeinrichtung für Geflüchtete in Eisenhüttenstadt. Da bin ich 6 Monate lang hingefahren und habe 6 Monate lang sozusagen beobachtet, diese Situation in der Erstaufnahmeeinrichtung. Also eine ganze Weile her. Ja. Reportage, das ist eine journalistische Darstellungsform, die also was zu tun hat mit Angucken, mit Hinfahren oder Hingehen und dem Versuch, das, was man gesehen hat, zu schreiben, also in Texten zu beschreiben. Es gibt eine völlig andere journalistische Darstellungsform, die ich als Leser stark mit Ihnen in Verbindung bringen, das ist die Kolumne. Sie haben eine regelmäßige Kolumne in der Süddeutschen Zeitung, samstags alle wie viele Wochen? Jetzt alle vier. Alle vier Wochen, genau. Das ist eher ein Meinungsbeitrag, oder wie würden Sie das skizzieren? Subjektiv, sehr subjektiv. Ja, das ist eine Mischform. Also man muss dazu sagen, ich habe die Kolumne zunächst wöchentlich gehabt. Da hatte sie auch oftmals eine sehr subjektive Note. Es waren Texte, die auch ich gesagt haben, die auch tatsächlich subjektive Erfahrungen mit hineinbezogen haben. Und in diesem wöchentlichen Rhythmus fand ich das Attraktive, dass es genau solche unterschiedlichen Klangfarben geben kann in diesen Texten, einfach weil es einmal misslingen kann, es in der nächsten Woche auch wieder was anderes sein und es brauchte eine gewisse Variabilität. Jetzt habe ich diese Kolumne nur noch einmal im Monat und da traue ich mich das nicht. Also es gibt jetzt kaum noch subjektive Erzählformen darin, sondern es sind eher so etwas wie, ja, so Essay-Miniaturen, würde ich eher sagen. Also es ist nicht ein klassischer Leitartikel, es ist nicht so ein klassisches Meinungsstück, sondern häufig ist es der Versuch, eine Fragestellung mit, ja, manchmal mit philosophischen Zitaten, manchmal mit literarischen Zitaten, etwas anders sich anzueignen, sagen wir mal so. Das Thema, das Sie sich zuletzt gewählt haben, ist Talkshows oder? Ja, ich habe jetzt einen Text geschrieben diese Woche für die eben für die Süddeutsche Zeitung und habe mich mit der Frage befasst, was eigentlich das Heikle an dieser Art von inszeniertem Gespräch in den Talkshow-Formaten ist. Und mein Eindruck ist, dass sehr, sehr häufig die Polarisierung der Gesellschaft, die anschließend beklagt und wieder thematisiert wird in diesen Talkshows, selber Produkt dieser Gesprächsformate ist, weil sie immer darum bemüht sind, Konflikte zu inszenieren. Es ist, glaube ich, eine Fehldeutung von Meinungsvielfalt oder Unparteilichkeit, dass Fernsehredaktionen glauben, mit ihrer Einladungspolitik Gegnerschaften zu inszenieren und in dieser Form von Dramaturgie verschlichtet sich, glaube ich, ein Diskurs. Und darüber habe ich geschrieben. Wenn man jetzt diese zwei Formen sich mir nochmal vor Augen führt, die Sie intensiv, ja, wie sagt man eigentlich, geschrieben haben oder bedient haben, erfüllt mit Leben erweckt haben, Reportage einerseits, Kolumne andererseits, dann kommt mir das so vor, als seien die vor allem erstmal unterschiedlich. Also die Reportage, die mit der Wirklichkeit zu tun hat und die Kolumne, die, wie Sie sagen, auch mit Ihrem Bücherregal zu tun hat und mit dem eigenen Kopf. Das Gemeinsame ist vielleicht, dass sie beide subjektiv sind. Also keine der beiden Formen, weder die Reportage noch die Kolumne tut so, als gäbe es... Naja, die Reportage tut natürlich, also sehr, sehr häufig als Genre, tut sie konventionellerweise so, als sei sie ja eine vermeintlich objektive Beobachtung. Also im Genre der Reportage mindestens war es lange Jahre absolut verpönt, sich selbst als verliebel, sich selbst als unsicher, sich selbst überhaupt transparent im Text zu machen. Ich habe 7 Jahre lang beim Spiegel gearbeitet. Da gab es zu meiner Zeit, als ich begann, 1998, noch Texte, die überhaupt gar nicht namensgezeichnet waren. Also wo man nicht das Subjekt erkennen konnte. Exakt, also das kam auch mit dem Gestus daher, als ob es keinen Autor gäbe, ja, als ob es sozusagen eine gänzlich neutrale Anschauung und Beobachtung der Welt sei. Und man hat sich sehr, sehr viel in diesem Genre genau auf diesen Erzählmodus auch eingebildet, in dem eigentlich verborgen wurde. Produzierter Text ist, dass es sozusagen eine SprecherInnenposition gibt, dass es eine Subjektivität gibt, dass es eine Fehleranfälligkeit gibt. Ich glaube, es war immer auch aus der Sorge heraus gespeist, dass in dem Moment, in dem JournalistInnen zugeben würden, dass sie natürlich eine Person sind, die sich auch irren kann, eine Person, die auswählt, die Entscheidungen trifft, dass damit die Glaubwürdigkeit reduziert würde. Und das hat sich dann mit der Zeit auch geändert. Es gab auch Texte dann, die eben eher subjektive Formate waren, die anfangs massiv unter dem Eitelkeitsverdacht standen. Ich hingegen würde immer sagen, ich finde die Texte, die nicht sozusagen die eigenen subjektiven Schwächen oder Unsicherheiten mit hinein erzählen, sind viel eitlere Texte, auch wenn sie nicht ich sagen. Aber insofern, es war das Genre der Reportage, hat zumindest sich lange Jahre ich würde sagen, missverständlichen Selbstverständnis heraus generiert, das sei was Objektives, was distanziert ist. Und die Kolumne ist sehr viel stärker zugeschrieben auf die Autorin, in meinem Fall dann auch noch immer mit so einem Gesicht daher, also dass man es auch noch identifiziert mit irgendeiner Person. Ich glaube, für mich das Interessante ist eigentlich, dass mir persönlich die Reportage sehr, sehr, sehr viel mehr Freude macht. Zu schreiben oder zu lesen? Nein, weder noch das Unterwegssein. Zu schreiben fällt sie mir ausgesprochen schwer, viel schwerer als die Kolumne, weil ich die Last, die ethische Last der Frage, ob ich mich irre, viel mehr umtreibt als bei einer Kolumne kann ich einen schlechten Gedanken haben oder nicht oder kann ein schlechtes Argument haben oder ich kann mich vielleicht auch mal im Ton vergreifen oder zu scharf sein oder nicht scharf genug, aber ich leide mehr unter dem zu scharf sein. Und ich kann vielleicht einen Zitierfehler machen, aber das ist leichter überprüfbar. Bei der Reportage bleibe ich sehr, sehr lange unsicher darüber, ob das stimmt, ob mein Eindruck richtig ist, ob ich einer Person, die mir gegenübersteht und etwas erzählt, glauben kann. Ist das eine vertrauenswürdige Quelle? Sitze ich da einfach nur möglicherweise der Propaganda auf? Aber auch natürlich die Frage, ist das, was ich erlebe und wahrnehme und dann in einem Text thematisiere, eigentlich wirklich repräsentativ? Oder ist das ein absolut kontingenter Eindruck, den ich habe, weil ich an einem Tag gerade eine bestimmte Situation erlebe, ich aber die anderen 6 Tage der Woche möglicherweise absolut konterkarierende Situationen erleben würde? Und ich habe viel zu lange gesprochen. Aber insofern, mir macht die Reportage Arbeit, das Unterwegssein, das was erkunden, was entdecken, was Menschen treffen, andere Landschaften sehen, draußen sein, viel, viel mehr Freude. Ich würde auch behaupten, ich kann das gut. Offenkundig. Das unterwegs sein, glaube ich, kann ich gut. Aber das Schreiben ist eine einzige Qual. Und bei der Kolumne, da gibt es auch eine Freude, aber das ist eine weniger sinnliche Freude vielleicht. Aber das fällt mir schreiberisch viel, viel leichter. Ja, also sehr gehaltvoll, was ich jetzt gehört habe. Und wir müssen unbedingt auf Ihr Stichwort ethische Last nochmal zurückkommen. Ich mache jetzt nur mal 2 so Cliffhanger-Stichworte. Das eine, Sie haben in einem Buch ausführlich darüber nachgedacht, was es mit Ihren oder mit Reportagen überhaupt auf sich hat. Der Untertitel des Buches ist Überzeugenschaft und Gerechtigkeit. Also größer geht's nicht. Ne? Also was da an ethischer Last mitgeschleppt wird beim Reportieren. Das zweite Cliffhanger-Stichwort heißt Class Relotius. Also was passiert, wenn die Reportage auf höchstem Niveau in die Krise gerät. Ich möchte vorher aber noch mal ganz kurz versuchen, mich in einer Art von Holzschnitt-Systematik, weil ich gerade die Reportage für ein eher subjektives, Sie das eher für ein objektives Textgenre gehalten haben. Ich glaube, dass man die Reportage in einer Systematik unbedingt eher zu den, wenn man so will, berichterstattenden journalistischen Formen zählen muss. Also die Übersetzung von Reportage ist sowas wie ein Bericht oder von einem Report ist sowas wie ein Bericht. Es geht darum, was in der Wirklichkeit stattgefunden hat. Verwandt dem Bericht, verwandt der Nachricht und so weiter. Anders als Meinungsbeiträge wie Kommentar, wie eben die Kolumne, die gerade schon mal genannt wurde. Wenn man eine andere Systematik zugrunde legt, nämlich eher subjektive Formen oder eher neutrale Formen, dann wäre für mich die Reportage tatsächlich allerdings immer eher bei den subjektiven Formen gewesen. Ich habe es jedenfalls sogar so gelernt. So, bitte achte darauf, dass die Reportage lebendig wird durch das, was du siehst und kein anderer. Und wenn man fürs Radio beispielsweise, fürs Medium Radio erste Reportagen machte in den letzten Jahren des 20. Jahrhunderts, dann war das schon fast ein Witz, dass die bitte nicht beginnen soll mit dem Wort, ich stehe jetzt hier vom Kaufhaus und es regnet oder sowas, damit das Ich nicht zu sehr ausgestellt wird. Aber das hat eigentlich nur bestätigt, dass die Reportage ausstellt, dass der Reporter, die Reporterin den Blickwinkel eines Individuums hat und keine Vogelperspektive. Also zweierlei. Das eine ist, man kann die Reportage gegen so etwas wie den Bericht stellen. Dann würden wir sagen, der Bericht hat einen nachrichtlicheren, neutraleren, weniger ausschmückenden Duktus. Und die Reportage hat sehr, sehr viel mehr Elemente der Beschreibung, der Anschauung, der auch sinnlichen Anschauung darin, auch dann eben der Beschreibung von Personen mit drin oder eben also etwas wie szenischem Erzählen mit darin. Und in der Gegenüberstellung ist sicherlich der Bericht sozusagen der nüchternere, distanzierter, klingende Gattungsbegriff vielleicht, die nüchternere Form und die Reportage sozusagen die opulentere und darin dann vielleicht auch subjektivere. Ich hatte das erstmal nur als Beschreibung gemeint des Selbstverständnisses, mit dem die Reportage, also spezifisch jetzt in solchen Nachrichtenmagazinen, mit dem Spiegel früher auftrat und dass da eben unbedingt die SprecherInnenposition und die BeobachterInnenposition nicht sichtbar gemacht wurde, dass also es kein Ich-Text war. Das hat sich dann etwas gewandelt. Ich habe selber noch ein Buch vor dem, das Sie erwähnt haben, über Zeugenschaft und Gerechtigkeit geschrieben. Ein Buch, das hieß Von den Kriegen, das ursprünglicherweise gar nicht als Buch geplant war, sondern eine Ansammlung nur ist, in Anführungsstrichen, von Briefen, die ich von Briefen, die ich eben geschrieben hatte, aus dem Unbehagen heraus oder aus dem Eindruck heraus, dass die klassische Reportage, wie ich sie aus Kriegsgebieten schrieb, damals für den Spiegel eben, ungenügend sei. Dass zu viel an genau dieser eigenen Rolle, an der Reflexion über die Rolle als BeobachterInnen, als Zeugin, bereinigt wird für sozusagen diese klassischen Reportagen, dass das nicht mehr auftaucht und habt eben dann Briefe geschrieben, eben tatsächlich an Freunde, in denen das alles miterzählt werden konnte. Also wie man reist, worüber man unsicher ist, wofür man sich selber schämt, wie man diese ethische Last eigentlich empfindet, was man für Fehler macht. Haben Sie da mal ein Beispiel? Also ein Beispiel, wie so eine Art von subjektiver, Unsicherheit beispielsweise reingeschrieben werden kann in so einen Text? Ja, also dass man kann alle möglichen Beispiele geben. Ein Beispiel ist, dass ich auf Haiti war, gemeinsam mit Sebastian Bolisch, diesem Fotografen, der mich eben so viele Jahre lang begleitet hat. Und wir auf Haiti ankamen, ich glaube, 5 Wochen oder 6 Wochen nach dem großen Erdbeben. Und das Ausmaß der Zerstörung, auch also 6 Wochen nach Ankunft, war so gigantisch, dass wir schlicht und ergreifend urteilsunsicher waren. Urteilsunsicher darüber, über die Frage, sind hier eigentlich Hilfsorganisationen komplett inkompetent? Wie kann es denn sein, dass auch 6 Wochen später es noch Nachbarschaften und Viertel gibt in Port-au-Prince, also der Hauptstadt von Haiti, bei denen immer noch kein Wasser angekommen ist oder wo es überhaupt gar keinerlei medizinische Versorgung wirklich gibt, ist das etwas, was man der Inkompetenz oder der Schwäche oder der Überforderung der Hilfsorganisation zuordnen muss? Oder ist dieses Erdbeben von einem solchen Ausmaß gewesen, dass es auch schlicht nicht möglich ist, die Vogelperspektive einzunehmen oder so. Und das wäre zum Beispiel nur ein Beispiel über eine wirkliche Unsicherheit, die man auch im Text mit hineinschreiben kann, dass man nicht weiß, nach welchen Kriterien man eine solche Naturkatastrophe eigentlich beurteilen soll. Diese Sache mit der Unsicherheit, dass auch die eingeschrieben werden kann in den Text und dass auch durch dieses Fehlbarwerden oder das Sichtbarwerden von Fehlbarkeit einer Reporterin, das hat vielleicht auch was zu tun mit dem Thema Zeugenschaft, oder? Also die beiden großen Stichworte. Also für mich war der Begriff der Zeugenschaft auch deswegen wichtig, weil uns bei Zeugen mittlerweile immer schon klar ist, dass sie sich auch irren können oder dass sie eben fehlbar sind. Und ich habe gleichzeitig bei dem Begriff der Zeugenschaft aber auch darüber nachgedacht, dass es ja unterschiedliche Deutungen und auch unterschiedliche Begriffsgeschichten beim Zeugen gibt, nämlich derjenige, der als unbeteiligter Dritter aussagt vor Gericht. Das ist eine Interpretation oder eine Verwendungsweise des Begriffs des Zeugen. Aber es gibt auch den, der ein Ereignis selber überlebt hat und über dieses Selbsterlebte. Der das bezeugt. Ja. Und das Schwierige bei spezifisch jetzt der Reportage aus Krisenregionen ist, dass man eben sehr oft, nicht immer, aber sehr oft auch selber in Situationen gerät, die heikel sind, die riskant sind, die einem Angst machen, die einen verunsichern. Und insofern schien mir der Begriff des Zeugen sozusagen einer zu sein, der dieses Maß, in dem man selber ja auch ausgeliefert ist bestimmten Situationen, dem stärker Rechnung trägt. Und ich habe den Eindruck gehabt, dass in dem Maße, in dem Journalistinnen und Journalisten transparenter umgehen mit dem eigenen Nichtwissen, mit auch übrigens der eigenen Vorgehensweise. Genau, mit dem Making of der Recherche. Mit dem Making of der Recherche, mit, ja, also den Anteilen, bei denen sie sehr urteilssicher sind und das auch begründen können, warum sie zu einem bestimmten Eindruck gekommen sind und dann aber auch noch zulassen oder Raum lassen für das, was sie nicht beurteilen können oder wo sie ja bis zum Schluss zweifelnd bleiben, wie man etwas, eine Erfahrung oder eine Begegnung hat, die man gesehen hat, einschätzen soll. Mein Eindruck ist, dass LeserInnen das eher honorieren, dass es nicht die Glaubwürdigkeit schwächt, wie oftmals angenommen wird, sondern dass es das eher erhöht. Gut, also das, glaube ich, geht nicht bei jedem Text. Ich würde auch nicht jede Reportage in einer Ich-Form schreiben wollen, so wenig wie ich Kolumnen mit einer Ich-Form geschrieben habe. Ich glaube, das langweilt dann auch irgendwann. Aber in bestimmten Situationen, für bestimmte Gegenden, bei bestimmten Recherchebedingungen halte ich das für, auch als Zuschauerin übrigens, auch für mich viel interessanter. Also ich merke auch, wenn ich, sag jetzt mal, Reportagen sehe im Weltspiegel, also ich bin ein großer Fan des Weltspiegels, schaue das mit absoluter Begeisterung. Ich finde auch, es könnte jeden Abend geben und nicht nur einmal in der Woche. ARD, ist das richtig? Genau, ARD, okay. Sonntagsabends. Aber dann müssen Sie manchmal auch Radio hören, da gibt es in diesem Programm eine Sendung, die heißt Weltzeit, auch gut. Genau, also aber diese Sorte von Formaten, bei denen dann mitunter eben auch mal gescheiterte Recherchen erzählt werden. Also Reisen, die komplett misslingen, ja, was jeder und jede, die in diesem Beruf mal gearbeitet haben, natürlich kennt. Ja, du fährst irgendwo hin, hast irgendeine Vorstellung davon, was du da sehen willst oder was du erleben sollst oder wen du treffen willst und alles geht schief, ja, weil es regnet und die Straße unpassierbar ist, weil es einen Checkpoint gibt, wo man vorher gar nicht wusste, dass es einen Checkpoint gibt, weil die Person, die man treffen wollte, gar nicht mehr interessant ist, weil es um einen ganz anderen Konflikt geht. Also und ich liebe diese Geschichte. Ich liebe, wenn das miterzählt wird und habe auch manchmal das Gefühl, ich erfahre viel mehr über ein Land, wenn ich über die Arbeitsbedingungen und das journalistische Making-of etwas erfahre. Verstehe. Ich gebe mal also einen meiner Eindrücke wieder, wenn ich Ihnen so zuhöre. Sie haben einen anspruchsvollen Begriff von Reportage. Sie haben selbst anspruchsvoll Reportagen geschrieben. Das letzte Beispiel, das Sie genannt haben, war eine Langzeitbeobachtung, also wo Sie über mehrere Monate, wenn ich es richtig gesehen habe, in Eisenhüttenstadt was beobachtet haben. und wie jetzt auch erzählt, in 1 bis 2 Büchern mehr oder weniger nachgedacht über Reportagen. Sie sagen Nachdenken mit so einem erstaunenden Unterton. Ich finde Nachdenken ganz toll. Es handelt sich nur, das wollte ich rückmelden, um eine anspruchsvolle Vorstellung von Reportage. Darunter geht's auch nicht, glaube ich. Ja, also man könnte es reflexive Reportage nennen, zum Beispiel, was sie da, also zumindest jetzt gerade thematisiert haben mit dem Ich, das sich mit reinschreibt, egal ob es ausdrücklich Ich genannt wird, ja oder nein, mit dem Making-of, das man da erkennen kann. Was mich interessiert ist, wie wirkt auf jemanden wie Sie, die das aus Praxis und aber auch als Leserin kennt, anspruchsvollste Reportagen und aus dem drüber nachdenken, wie wirkt auf Sie die existenzielle Krise der Reportage, für die der Fall Klaas Relotius ein Symptom gewesen sein mag? 2, 3 Sätze dazu ganz kurz. Ende des vergangenen Jahres im Dezember ist das öffentlich geworden, dass ein Reporter aus der Redaktion des Spiegel eine Anzahl von Geschichten, wie es heißt, Reportagen, doch zu maßgeblichen Anteilen erfunden hat, Namen, Fakten und Ähnliches. Inzwischen, letzter Satz von mir, inzwischen hat der Spiegel das ja auch intern aufgeklärt, von einer unabhängigen Kommission aufarbeiten lassen, mit bestimmten naja, Konsequenzen oder sowas. Mich interessiert, wie dieser Fall Relotius auf Sie mit all diesem Abstand wirkt. Also zunächst mal, ich habe den Abstand noch nicht richtig. Ich muss jetzt zugeben, ich habe 7 Jahre lang beim Spiegel gearbeitet und es gibt auch etwas daran, was mich trifft, weil es sozusagen aus einem Haus heraus entstanden ist, dem ich selber lange verbunden war. Also insofern, ich habe gar nicht so einen Abstand, wie man da vielleicht haben sollte. Und das Zweite, was es vielleicht etwas schwerer macht, so einen Abstand dann auch zu gewinnen, dass es in der Tat hier eben um jemanden geht, der nicht nur in einem Genre gearbeitet hat, das ich eben sehr lange Zeit meines Lebens auch gemacht habe, sondern auch noch vor allem international gearbeitet hat. Also auch das mir eben sehr nah. Insofern glaube ich, reagiere ich da vielleicht auch besonders empfindlich, ja, und vielleicht, wenn ich darf, einen Satz noch zurück zu der Frage, ob ich denn wirklich so einen anspruchsvollen Begriff von Reportage habe. Können Sie gerne zurückweisen. Nein, sondern ich glaube, ich würde ganz gerne 2 Faktoren sagen, von denen ich glaube, dass sie wichtig sind und vielleicht sind die dann anschlussfähig an das Gespräch über Relotius. Das eine ist, dass ich glaube, man, wenn man Reportagen schreibt, ausgesprochen demütig zu sein hat. Demütig im Hinblick eben auf die Gefahr hin, Fehler zu machen. Nicht absichtsvoll, nicht manipulativ, nicht aus Faulheit, nicht aus Eitelkeit, nicht aus Preisgewinn, Sehnsucht, sondern schlicht und ergreifend, weil man sich irrt. Weil man was falsch erinnert, weil man jemandem glaubt, der nicht glaubwürdig ist oder schlimmer noch, jemandem nicht glaubt, der aber eine wahre Geschichte zu erzählen hat. Also weil das Aufnahmegerät kaputt gegangen ist. Es gibt eine ganze, ich sag mal, etwas ganz Banales. Ich habe zum Beispiel mal jemanden interviewt, der tätowiert war am Arm und der hatte die Maus aus Tom und Jerry auf den Arm tätowiert. Und dann habe ich das schön in mein Notizbuch aufgeschrieben. Ja, dann gesagt, Tätowierung, linker Unterarm, Innenseite, blau. So detailliert sind Ihre Notizen gewesen. Ja, und habe dann, ich habe kein visuelles oder kaum ein visuelles Gedächtnis, insofern müssen die so genau sein. Und dann habe ich aber einfach nicht mehr gewusst, wie die Katze und wie die Maus heißt. Und habe den falschen Namen aufgeschrieben. Ich habe Tom aufgeschrieben und Tom ist aber, glaube ich, die Katze. Also absolut lächerliches Beispiel. Ja, aber nur um zu sagen, ich finde, es gehört einfach eine gewisse Form von Demut dazu, im Wissen darum, dass man dauernd die ganze Zeit Fehler macht. Ja, so, das ist das eine. Und das andere ist, das zweite, glaube ich, was wichtig ist, ist, dass man sich nicht nur der eigenen Anfälligkeit oder Verletzbarkeit sozusagen bewusst ist, sondern dass man sich auch der irrsinnigen Verantwortung bewusst ist, der Macht, der potenziellen Macht dieser Texte. Der potenziellen Macht im Sinne von, dass sie denunzieren können, dass sie dämonisieren können, dass sie Menschen beschädigen können, dass sie verzerrende Bilder zeichnen können von Personen. Aber eben auch in Zeiten von sogenannten humanitären, militärischen Interventionen können die Beschreibungen, die man abgibt von Situationen, in denen man glaubt, begründeterweise glaubt, Kriegsverbrechen nachweisen zu können, können eben auch zum Material werden, aus dem heraus dann irgendwann akkumulierte militärische Interventionen abgelaufen. Also sprich, ich glaube, Demut und Verantwortung haben nichts mit hyperanspruchsvollem Konzept von Reportage zu tun, sondern das sind die Mindestvoraussetzungen dafür, dass man in dem Job sich irgendwie bewegen kann. Bei der Geschichte Relotius bin ich, glaube ich, insofern erstmal vor allem deswegen erschüttert, weil ich glaube, dass es schon von allein möglich ist, so viele Fehler zu machen. Und ich bin sicher, ich habe, glaube ich, 14 Jahre lang Reportagen geschrieben, bestimmt endlos viele Fehler gemacht, die in diesen Texten immer noch unentdeckt schlummern. Und sicherlich unterschiedliche Sorten auch von Fehlern, ganz sicher. Aber ich habe mit Sicherheit nie irgendein Detail erfunden. Insofern, ich habe leider gar nicht den Abstand, um das einordnen zu können. Sie haben ja auch eher gefragt, wie es auf Sie gewirkt hat. Wie es auf mich gewirkt hat. Natürlich schon auch fatal, weil ich auch sagen würde, das haben die Leute in diesen Ländern, über die da geschrieben wird, einfach nicht verdient. Ja. Für mich gibt es an der Geschichte eine Sache, die mir vor allem im Gedächtnis geblieben ist. Als dieser Fall aufgeflogen ist, ist ein Thema unter anderem viel besprochen worden, nämlich der Umstand, dass Reportagen dieses Typs im Ressort Gesellschaft, im Spiegel von jungen Journalistenstars wie dem Herrn Relotius, dass die besonders schön geschrieben seien und dass dort bei diesem Typ von Reportagen ein besonderes Gewicht gelegt werde auf die dramaturgische Machart dieser Texte, dass da Storyboards, also bestimmte Art, eine Geschichte zu formen, fast schon vor Fakten und Recherchen gingen und dergleichen. Ja? Also dass das Ästhetische gewissermaßen eines solchen journalistischen Textes höher priorisiert sei als der faktische Gehalt. Ja, ich glaube, das Risiko bei der Diskussion. Ganz kurz, zwei, drei Sekunden. Okay. Ich will nur kurz versuchen, einen Halbgedanken zu Ende zu machen. Also das hat jedenfalls ein großes Thema gespielt. Diese einerseits Ästhetik, andererseits Fakten in Texten. Und die Diagnose von vielen Leuten war, bei diesem Typ von Reportagen gehe Schönheit vor Faktizität oder sowas in der Art. Und dann war in vielen spiegelkritischen Kommentaren oder in vielen natürlich empörten Kritiken von Relotius zu lesen, ja, der sei ja Teil eines bestimmten Systems, wo das so gepflegt werde. Schönheit vor Richtigkeit. Ich spitze zu. Was ich daran so unbefriedigend finde, ist, dass doch eigentlich jeder anspruchsvolle, auch journalistische Text etwas Gebautes hat, etwas dramaturgisch angeordnet hat. Jeder journalistische Text, auch der akribischst recherchierte, muss, so verstehe ich es jedenfalls, in einen Anfang, Mitte, Schluss gegliedert werden und also in gewisser Weise auch ausgeschmückt werden, nur eben ohne Fakten zu erfinden. Ja, ich glaube, Sie haben völlig recht. Also natürlich ist jedes journalistische Format hat auch bestimmte erzählerische Bedingungen, hat natürlich auch einen Anspruch auf Eleganz, auf Rhythmus, auf Klangfarbe, was auch immer. Das ist entweder oder ist völliger Quatsch. Ich glaube, trotzdem gibt es etwas, das man vielleicht spezifisch benennen kann, ohne Herrn Relotius zu kennen. Also ich kann da jetzt überhaupt gar nicht, steht mir auch nicht zu, irgendeine Form von Psychogramm zu machen. Ich kann also nur von den Texten sprechen. Sagen wir mal so, ich glaube, man muss schon ein gewisses Desinteresse für die Wirklichkeit haben. wenn man glaubt, man kann auf Recherche verzichten oder auf Begegnungen oder auf das Reisen verzichten. Das ist der ganze Witz von der Reportage. Ja, so. Und das heißt, es gibt schon etwas, ob das bestellt war oder nicht bestellt war oder ob es dafür eine Kultur war, kann ich nicht mehr beurteilen, weil ich gar nicht mehr beim Spiegel arbeite seit vielen, vielen Jahren. Aber sagen wir mal so, es muss schon ein gewisses Desinteresse vorgelegen haben an Menschen, an realen Begegnungen, ein gewisses Desinteresse für die Wirklichkeit. Das Zweite ist, dass, glaube ich, bei dieser spezifischen Art, in der Herr Relotius geschrieben hat, sagen wir mal so, sich der Verdacht aufdrängt, dass es Geschichten sind, die um Ambivalenz bereinigt sind. Also da gibt es auch eine gewisse Neigung, sehr, sehr starke Bilder zu erzeugen, sehr, sehr eindeutige, dramatische, schmerzlich dramatische oder berührend dramatische Szenen zu beschreiben. Und es gibt wenig Widerhaken, wenige Ambivalenzen in diesen Szenerien und in diesen politischen Landschaften. Also das heißt, es hat etwas Glattes, etwas Restloses. Sehr stark konturiert, also es sind sehr, sehr starke Konturen. Und das Riskante ist nur, dass man das natürlich jetzt mit dem Wissen um diese Fälschungen liest. Also das heißt, ich kann das jetzt auch immer nur nachträglich sozusagen rationalisieren, was ich in den Texten jetzt erkennen kann. Ja, das ist, glaube ich, ein bisschen eine Gefahr. Aber wenn es darum geht, daraus zu lernen, wenn es darum geht, irgendwie darüber nachzudenken, nicht nur, wie kann man vermeiden, dass man übersieht, dass da jemand offensichtlich auch mit hoher krimineller Energie Geschichten erfunden und manipuliert hat, dann wäre vielleicht doch eine größere Akzeptanz oder Anerkennung auch für Geschichten, die etwas gebrochener daherkommen, die etwas mehr Luft lassen für auch Verunsicherungen von Wahrnehmungen. Kommen wir nochmal auf die Kolumne zu sprechen. Also das Genre der Kolumne. Mir scheint, dass Kolumnen ganz gut in den gegenwärtigen Zustand von Öffentlichkeit passen, wie ich sie sehe zumindest, weil ich sie als sehr, sehr stark zersplittert wahrnehme. Also möglicherweise gab es ja mal wirklich eine Vergangenheit, in der man in der Bundesrepublik die Öffentlichkeit beschreiben konnte, in der man eine Handvoll überregionaler Zeitungen, 30, 40 maßgebliche Regionalzeitungen, 2 öffentlich-rechtliche Fernsehprogramme und so weiter, also jedenfalls eine endliche Zahl von veröffentlichten Angeboten, über die man also Öffentlichkeit so in den Griff bekommen hat. Das ist heute ganz sicher nicht mehr so. Es gibt nicht nur das Privatfernsehen seit 30 Jahren, sondern eben auch die viel beschriebenen Social-Media-Kanäle und vieles mehr. Schwer, das zu integrieren. Es ist ganz interessant. Also ich glaube, diese Form der Fragmentierung, die Sie da beschreiben, die ist sicherlich zutreffend. Die könnte auch noch interessant sein. Also sie könnte interessant sein in dem Sinne, dass man sagt, es ist eine Pluralisierung einer Diskussion. Es gibt mehr Stimmen, die auch freier darin sind, dissident zu sein oder also abzuweichen. Abzuweichen, inhaltlich abzuweichen vielleicht, aber möglicherweise auch in der Form, also auch etwas in den Formen auszuprobieren, was unkonventioneller ist oder experimenteller ist. Trotzdem gäbe es etwas, was mich an Ihrer Beschreibung von Kolumnen als Symptom sozusagen einer Zersplitterung der Öffentlichkeit auch nervös machen würde oder worüber ich dann nachdenke, ob ich an etwas teilhabe oder mit etwas komplizitär bin oder an etwas beteiligt bin, das ich eigentlich nicht gut heiße. nämlich, wenn es sozusagen dazu führen würde, dass die Vielfalt der Kolumnen letztlich nur als individualistischer Meinungshaufen wahrgenommen würde oder sie auch nur so klingen würden und es nicht mehr auch darum ginge, sich auf eine Wirklichkeit zu beziehen und mit guten Gründen sich selbst ins Verhältnis setzen zu einer Fragestellung, zu einem Problem, zu irgendeinem Phänomen in der Welt. Also diese Form von, also wogegen von Relativismus, die es ja mitunter im Moment auch gibt, dass man so tut, als ob alles eine Haltung sei und als ob man zu jeder Fragestellung Pro und Contra formulieren können müsste. Das ist jetzt eine Anspielung auf vor allem ein Pro und Contra, an das ich mich erinnere, in der Wochenzeitung Die Zeit, privat organisierte Seenotrettung oder soll man es lassen? Ja, oder? Also es ist eigentlich eine, ich hatte jetzt gar nicht dieses spezifische Beispiel nur im Kopf, sondern das ist gegenwärtig, das ist sicherlich auch eine Strategie von rechtsradikalen Ideologen, zu versuchen, die Vorstellung von einer Wirklichkeit als etwas, das allen gemeinsam ist, das auch eine gewisse Wahrheitsorientierung uns leiten können sollte, dass wir auch darüber nachdenken, ob Dinge eigentlich stimmen, ob sie überprüfbar sind, ob sie objektivierbar sind, ob sie verallgemeinerbar sind, dass das zunehmend angegriffen wird, ausgehöhlt wird und man gerne so tut, als ob alles eine gleichwertige Meinung sei, als ob es zu jeder Fragestellung eben auch eine gleichwertige, einander widersprechende, polarisierte Position geben könnte. Und der Teil würde mich nervös machen. Also wenn sozusagen Kolumnistinnen Ausdruck davon wäre, dass wir uns sozusagen nur in individuellen Meinungsdschungel bewegen würden, ohne... So Ich-AGs, die als Marke eine Meinung formulieren. Ja, oder so als Monaden oder so. Das würde mich dann beunruhigen. Da würde ich hoffen, dass ich nicht dazu beitrage. Ja, das wollte ich gar nicht behauptet haben. Sie haben gerade ein-, zweimal und sehr hörbar erregt gesagt, Sie sind beunruhigt und nervös, wenn Sie sich vorstellen, dass man Ihre Kolumnenschreiberei als irgendwie so ein bisschen nur als individualistisches Spiel oder so versteht. Ich wollte das ohnehin nicht nahelegen. Aber ich nehme das jetzt mal zum Anlass, um Sie zu fragen, ob Sie Ihr Verständnis von Öffentlichkeit auf den Punkt bringen können. Also ob Sie das ein bisschen beschreiben können, in welcher Weise Sie eingreifen möchten zumindest oder sich vorstellen, in so einer öffentlichen Arena Stellung zu nehmen. Ich frage das auch, weil ich die Ahnung habe, dass Sie mit dem großen deutschen Philosophen Jürgen Habermas was zu tun haben, dessen 90. Geburtstag gerade gefeiert wurde, dessen philosophisches Werk stark geprägt ist von dem Begriff Öffentlichkeit, also dessen Verständnis von Vernunft über Öffentlichkeit funktioniert. Und ich habe einfach den Anfangsverdacht, dass Sie da was mitgenommen haben. Ja, also ich glaube, dass es mir sozusagen gar nicht ansteht, mich in irgendeine Reihe überhaupt nur zu bringen mit Philosophen wie Jürgen Habermas. Das wäre sozusagen absurd, aber ich habe in dieser philosophischen Tradition studiert. Ich habe noch bei Jürgen Habermas studiert. Natürlich bin ich philosophisch und biografisch geprägt von der Frankfurter Schule und von der kritischen Theorie. Und es gibt als sozusagen Publizistin, als die ich mich verstehe, oder als Intellektuelle, als die ich wahrgenommen werde, natürlich ein ganzes Ensemble an Figuren, die über Öffentlichkeit nachgedacht haben, über Öffentlichkeit geschrieben haben, aber auch über Fragen der Gewalt nachgedacht haben, die über Totalitarismus nachgedacht haben und die immer wieder mit unterschiedlichen Sprechformen, mit unterschiedlichen Textgattungen, mit unterschiedlichen Interventionsmitteln versucht haben, in einer Öffentlichkeit Raum zu schaffen für emanzipative, an Menschen- und Bürgerrechten orientierte, offene, demokratische Politik. Ja, und also insofern würde ich sagen, ich denke natürlich darüber nach, wie man in einer Öffentlichkeit immer wieder Räume öffnen kann, so dass sie inklusiver ist, wie man in einer Öffentlichkeit auch eine Sprache finden kann, so dass sie anschlussfähiger ist, welche Genre für welche Themen wichtig sein könnten. Also mal ist es die Reportage, mal ist es ein Essay, mal ist es eine Kolumne, mal ist es das Theater, mal braucht es eher das gesprochene Wort, mal braucht es eher eine philosophisch argumentierende Analyse. Also ich verstehe mich eher als jemand, die mit diesem Instrumentarium, mit dieser Tradition und mit einem breiten Spektrum an literarischen Figuren, an philosophischen Figuren, an historische Figuren der Menschen- und Bürgerrechtsbewegungen mich orientiere, um darüber dann immer wieder nachzudenken, wie man in so eine Öffentlichkeit hinein sprechen kann. Ist der Journalismus heute in schlechteren oder besseren Zustand als vor 20 Jahren? Also er ist finanziell in existenziell schlechterem Zustand als vor 20 Jahren. Es gibt ausgesprochen schwierige ökonomische Bedingungen für die Verlage. Es ist überhaupt nicht klar, welche Erlösmodelle für journalistische Produkte funktionieren werden. Das wirkt sich natürlich massiv gerade auf das Genre aus, über das wir ursprünglicherweise gesprochen haben, also die internationale Reportage. Ob er sich jetzt sonst, also ich glaube, er wird in einem Maße ideologisch und propagandistisch herausgefordert und angefeindet, die mindestens ich noch nie so erlebt habe. Einfach dadurch, dass das Publikum den Journalismus heute... Ich glaube gar nicht das allgemeine Publikum, sondern ja. Ich glaube, es gibt eine ganz klare Strategie von rechtsradikalen Ideologen, die spezifisch jetzt im öffentlich-rechtlichen System, aber die sonst eben auch agitieren gegen das, was dann immer als Lügenpresse bezeichnet wird, als Elite. Also nach meiner Beobachtung sind das nicht nur Rechtsradikale. Nach meiner Beobachtung ist zumindest die Möglichkeit, dass das Publikum den Journalismus kritisieren kann, die Bedingung dafür, dass es auch ständig geschieht. Also jetzt Nein. Also ich wollte jetzt nicht sagen, um Gottes Willen, also nicht jeder Kritiker von journalistischen Produkten oder einzelnen JournalistInnen ist rechtsradikal, um Gottes Willen. Also es gibt gute Gründe, permanent kritisch und auch selbstkritisch über Journalismus nachzudenken. Das war nicht gemeint. Aber ich glaube, es gibt eine spezifische Form des Angriffs und der Anfeindung von Journalistinnen und Journalisten, der mit dieser politischen Agenda daherkommt. Und insofern, das ist, glaube ich, schon etwas, was wirklich anders ist oder was ich anders erlebe als vor 20 Jahren. Ja. Gibt es Möglichkeiten, das einzudämmen, zu bekämpfen? Sagen wir mal so, ich glaube, es darf nicht dazu führen, dass in dem Maße, in dem wir von außen herausgefordert werden, angegriffen werden, angefeindet werden, uns sozusagen in so eine Selbstimmunisierung gegen Kritik verbarrikadieren. Ja, das ist ein ganz schlechtes Bild. Aber dass wir sozusagen in dem Moment, in dem Maße, in dem wir von außen angegriffen werden, glauben, wir könnten auf Selbstkritik verzichten. Also das darf es, glaube ich, nicht sein. Ja, sondern Offenheit. Ja, ich glaube, man muss genauso durchlässig bleiben und genauso unsicher bleiben und sich genauso weiterhin permanent fragen. Stimmt das eigentlich? Ist das richtig? Mit welchen Methoden arbeiten wir da? Müssen wir anschlussfähiger werden oder gerade nicht? Ja, was hieße das eigentlich, wenn man sozusagen immer so einem erfundenen LeserInnen-Ideal hinterher eifert? Ja. Bedeutet das letztlich immer nur, dass man das sozusagen Niveau immer auf dahin absenkt, wo man es eigentlich immer schon gerne haben wollte? Also insofern, ich glaube, es gibt eine ganze Reihe von Fragen, die wir uns die ganze Zeit selber stellen müssen. Ja, also da, glaube ich, dürfen wir uns nicht immunisieren oder nicht zu sehr in so einen Verteidigungsmodus geraten. Kann man sagen, allerletzte Frage, dass der Journalismus im Zeichen seiner äußerst großen Beobachtbarkeit durchs Publikum dem eigentlich nur begegnen kann, indem er diese Beobachtbarkeit sogar noch ausstellt und sich selbst beobachtet? Also wenn wir jetzt permanent damit beschäftigt werden, wie wir wahrgenommen werden, ja, da verlieren wir irgendwie auch die Zeit und die Energie, die eigentliche Arbeit zu machen. Also ich glaube jetzt auch nicht, dass der Journalismus sich nur noch damit beschäftigen darf, Leserbriefe zu beantworten, mal abgesehen von der Menge der Leserbriefe, die da eingehen. Sondern ich würde einfach sagen, man macht Fehler oder man macht einen schlechten Text, dann entschuldigt man sich dafür und dann hat man sich aber hoffentlich irgendwie einfach mit etwas hoffentlich größerer Genauigkeit oder Aufmerksamkeit oder einfach mit wahnsinniger Arbeit in die Recherche für die nächste Geschichte zu stürzen. Also das ist schon eine Arbeit, die auch sehr, sehr, sehr, sehr viel mit Fleiß zu tun hat. mit Selbstzweifel. Sagen wir mal so, ich glaube, was gut wäre, wäre, wenn wir uns in regelmäßigen Abständen in den Redaktionen miteinander nochmal verständigen würden über die Bedingungen der eigenen Arbeit und über die Fehleranfälligkeit, über die Schwächen. Also dass wir mindestens für uns selber auch so eine Übung darin bekommen in kritischer Reflexion. Und dafür sollte es eben keinen Fall Relotius brauchen, sondern das ist etwas, was wir uns immer wieder in regelmäßigen Abständen, glaube ich, einfach vornehmen sollten. Deutschlandfunk Kultur, Stunde 1, Labor. Wir sind in der Stunde 1, Teil 2 eines Gespräches mit Caroline Ehmke, Publizistin, Philosophin, Reporterin, Philosophin. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Wir wollen nachdenken über Journalismus, das haben wir schon in einem ausführlichen Gespräch gemacht und versuchen ein paar Punkte zu intensivieren. Zum Reinkommen würde ich aber gerne mal wissen, wir haben beim letzten Mal so sehr darüber gesprochen, wie Sie schreiben, vor allem in zwei Formen, Reportage und Kolumne. Mich würde jetzt interessieren, was lesen Sie für Medien, was gucken Sie für Medien, was konsumieren Sie für Medien? Das ändert sich, aber es gibt, sagen wir mal, ein paar Konstanten. Also ich höre normalerweise morgens früh als erstes die Nachrichten im Radio, also ich höre Deutschlandfunk. Und im Verlauf des Vormittags gibt es unterschiedliche Lektüren. Das eine ist, dass ich im Internet unterschiedliche Angebote deutscher journalistischer Formate anschaue. Aber ich gehe jeden Vormittag, wenn ich zu Hause bin, also wenn ich in Berlin bin, zum Kiosk. Tatsächlich? Ja. Da, wo es diese Papiersachen gibt. Genau. Das heißt, dass der erste Blick ins Internet geht oder eben das allererste, die Nachrichten im Radio sind, schließt für mich nicht aus, dass ich dann noch zum Kiosk gehe und dann noch im Kiosk Zeitungen kaufe. Immer zwei. Plus vielleicht manchmal einfach, was sich da gerade mir anbietet oder ins Auge springt. Und ich habe zusätzlich einige Abonnements, Digitalabonnements bei der New York Times und beim New York Review of Books. Aber es gibt keine Zeitung, die zu Ihnen nach Hause geliefert wird. Wenn Papier, der New York Review of Books, den lese ich sozusagen sowohl digital als auch als Papier. Also ich bekomme tatsächlich dieses große papierende Monstrum in meinen Briefkasten gesteckt. Sonst habe ich keine Abonnement. Ich gehe tatsächlich immer zum Kiosk. Nur hat das jetzt auch ein bisschen mit einer Reisefrequenz zu tun, die so hoch ist, dass es ansonsten auch schwierig wäre. Aber ich mag es auch. Ich gehe auch gern zum Kiosk. Ich finde auch schön, am Kiosk Zeitungen zu kaufen. Und habe ansonsten noch eine weitere, sollte ich vielleicht sagen. Ich habe noch Haaretz, also die israelische Zeitung, in der englischen Ausgabe auch digital abonniert. Was für Zeitungen kaufen Sie denn am Kiosk? Ist das wechselnd oder ist das politisch ausgewogen? Oder? Ich weiß nicht, ob es politisch ausgewogen ist. Ich kaufe immer die Süddeutsche Zeitung und die Frankfurt Allgemeine Zeitung und dann manchmal ein bisschen, je nachdem, was mich tatsächlich im Titel anspricht, entweder die Berliner Zeitung oder die Taz. Fernsehen? Sie haben erzählt, dass Sie Weltspiegel gerne schauen. Genau, ich schaue sehr, sehr gerne sonntags den Weltspiegel. Ich schaue auch tatsächlich noch Fernsehen linear, also zu der Zeit, an der diese Programme dann eigentlich ausgestrahlt werden. Also weniger nutze ich die Mediathek, sitze tatsächlich noch auf dem Fernseher und schalte ihn ein. Und das ist ganz gemischt von Nachrichtensendungen, ob das die Heute oder die Tagesschau ist oder Tagesthemen oder das Heute-Journal. Aber ich schaue auch Trash, also ich schaue auch Serien auf Vox oder bei sonstigen Programmen. Also es ist jetzt keineswegs so, dass ich jetzt nur und ausschließlich irgendwelche anspruchsvollen Dokumentationen schauen würde, sondern ich schaue auch ausgesprochen gerne fiktionale Formate, Serien. Es muss ja so sein, dass Sie sich in irgendeiner Weise Sorgen machen um den Zustand, den gegenwärtigen Zustand des Journalismus. Einer der äußeren Anlässe, der uns für dieses Gespräch und für dieses Thema zusammengeführt hat, ist ein Exemplar, eine Ausgabe Ihres Streitraums gewesen, also ein Diskussionsformat an der Berliner Schaubühne, das in Ihren Händen liegt. Eines der Themen, das Sie sich dort gewählt haben, war die Krise des Journalismus in der Demokratie von heute. Mich würde mal interessieren, wie machen Sie das fest, das Krisenhafte? Also was hat sich da möglicherweise verändert in den letzten 5 oder 10 oder 20 Jahren? was den politischen Journalismus oder den Journalismus überhaupt in der Bundesrepublik angeht? Ich glaube, wir können zunächst einmal ganz neutral feststellen, es gibt einen Strukturwandel der Öffentlichkeit, der mit der Digitalisierung und der Entwicklung von sozialen Medien zu tun hat. Das ist zunächst einmal überhaupt gar nichts Negatives oder Krisenhaftes, sondern das hat in einer bestimmten Weise dazu geführt, dass eben sehr viel mehr Menschen auch partizipieren können in der Öffentlichkeit, dass es vielleicht das, was man mal die Gatekeeper-Funktion genannt hat, also die Deutungsmacht oder Deutungshoheit von klassisch traditionell ausgebildeten Journalisten, vielleicht unterwandert hat oder man kann auch sagen eben ergänzt hat um Laien. Bürgerinnen und Bürger, die sich eben auch kommentierend beteiligen können, auch recherchierend beteiligen können im Netz. Das ist zunächst einmal ein großer Gewinn. Ich habe es auch als diese Veränderung der Öffentlichkeit zunächst ausgesprochen verzaubert wahrgenommen, insbesondere natürlich beim arabischen Frühling, also der Eindruck, dass soziale Medien eben eine Möglichkeit gegeben haben, in eher repressiven, autoritären Regimen auch nicht nur eine kritische Öffentlichkeit herzustellen, sondern überhaupt sich miteinander zu verbinden, überhaupt Allianzen zu bilden, zu kommunizieren, sich zu verabreden, ein politisches Objekt zu formieren, das ansonsten gar nicht hätte entstehen können. Also ich habe das zunächst mit großer Euphorie und auch Berührung wahrgenommen. Ja, also auf so eine, ich hätte jetzt fast gesagt naive Weise, aber vielleicht ist es gar nicht so naiv, ist ja diese Möglichkeit für, wie Sie gesagt haben, Laien auch zu senden, also auch, dass genau. Auch Laien Senderinnen und Sender werden können, ist das ja auch so ein bisschen eine Realisierung eines alten linken medientheoretischen Traums. Also auch bei Bertolt Brecht gibt es schon diese Idee, dass Empfänger zu Sendern werden können und sollen und, ja. Und dann ein ganzer Strang, der das weiter träumt und jetzt ist es wahr geworden. Genau, also wir haben das legendäre theoretische Werk des Strukturwandels der Öffentlichkeit von Jürgen Habermas analysierte ja die Salons des 18. Jahrhunderts. Des 18. Jahrhunderts, die eben nicht nur kommunikative oder nicht nur bildungskommunikative Zirkel waren, sondern die eben in einer bestimmten Form ein eigenes bürgerliches Subjekt auch mitformiert haben. Zunächst habe ich analog auch genau so die sozialen Medien wahrgenommen im arabischen Frühling. Ich habe auch gedacht, das ist ja großartig, das sind sozusagen semi-öffentliche Formate der Kommunikation. Sie bilden erst bestimmte Subjektivitäten aus. Nachfolgerinnen des bürgerlichen Salons, des Raucherzimmers des 18. Jahrhunderts. Genau, ohne Rauchen. Diese Hoffnung hat sich nicht gänzlich erledigt, aber ich würde mal sagen, es ist eben auch eine andere Form, eine destruktivere Form der Nutzung der sozialen Medien in den letzten Jahren sichtbar geworden. Einerseits dadurch, dass es staatliche Akteure gibt, die soziale Medien sehr stark nutzen über organisierte Trolle, über Bots, die sozusagen ausdrücklich versuchen, einen öffentlichen Diskurs zu sabotieren oder zu manipulieren, in eine bestimmte propagandistische Richtung zu lenken. Und andererseits eben, indem ja, es zunehmend auch nichtstaatliche Akteure, eben politische Bewegungen, radikale Bewegungen, extremistische Organisationen, soziale Medien genutzt haben zur Verbreitung von Lügen, von Gerüchten, von Desinformationen und da sich dann leider herausstellt, dass ein Medium, bei dem nicht klar ist, wie es oder durch wen es reguliert werden kann, bei dem nicht klar ist, wie sich bestimmte Standards von ja, Wahrheitsorientierung, von auch ethischer Regulierung überhaupt durchsetzen lassen, dass das eben zu einer auch Bedrohung geführt hat. Und insofern diese erste etwas naive Blick von mir auf soziale Medien und die Möglichkeiten der sozialen Medien vielleicht nicht gänzlich entzaubert worden ist, aber doch bitter ergänzt wurde. Also vielleicht bleiben wir kurz ein bisschen dabei, weil ich das tatsächlich auch für eine sehr, sehr wichtige Arena der politischen Öffentlichkeit halte, die sozialen Medien. Und Sie sind ja selbst auch dabei. Also Sie sind aktive absolut. Nutzerin von Twitter und Instagram, soweit ich das sehe. Instagram habe ich noch nicht ganz verstanden. Also, ich weiß nicht, ob es mir nicht liegt oder ob ich es nicht ganz verstehe, aber auf Twitter auf jeden Fall bin ich tatsächlich sehr aktiv. Ja, das eine eher ein Textmedium, das andere eher ein Bildermedium. Und zu den Trollen, die Sie gerade erwähnt haben, und zu den propagandistischen Intentionen, die bestimmte Akteure da verfolgen, kann man vielleicht zwei Beobachtungen mindestens noch ergänzen. Da würde mich interessieren, wie Sie das einordnen. Die Accounts in diesen Netzwerken, die so richtig Riesengefolgschaften haben, also in der Größenordnung von mehreren zig Millionen, sind ja zum einen Stars, Fußballstars wie Cristiano Ronaldo oder der berühmte Herr Trump. Twitter ist das Medium von Trump. Das ist etwas, was man auf sich wirken lassen muss. Ich glaube, der klassisch politische Fall, der für mich der im Moment noch der interessante oder für mich der interessanteste ist, ist der Brexit. Aber nehmen wir ruhig mal Trump in der Tat. Also muss man sagen, dass jemand, der dieses Medium komplett enthemmt, ressentimentgeladen, narzisstisch und auch, ich fürchte, absichtsvoll böswillig einsetzt. Nur ist nicht ganz klar, inwieweit Donald Trump überhaupt geistig in der Lage ist, absichtsvoll zu sein. Ich bin nicht ganz sicher, wie stark man ihm das überhaupt noch zuschreiben kann oder ob das alles reflexhaft ist. Da sieht man, wie gefährlich ein solches Instrument sein kann, wenn es von jemandem genutzt wird, der schon einerseits über politische Macht verfügt, dem schon qua Amt ausgesprochene Macht zuwächst und der dann auch noch zusätzlich ja, gänzlich unkontrolliert, ungezügelt. Unkontrolliert selbst von seinem eigenen Stab zum Teil. Ja, das meinte ich jetzt in dem Fall. Also unkontrolliert von seinem eigenen Stab, dieses Medium einsetzt, das hat was fast von rhetorischer Miliz. Also das verbreitet ja schon wirklich enorme Angst und Schrecken. Also vielleicht ganz kurz zur Erinnerung. Der hat eine Gefolgschaft von 50 oder 60 Millionen tatsächlich, auf die er direkt... Ich gehöre da nicht dazu, insofern. Ich wollte nur sagen, also, weil ja immer wieder gerne in Deutschland gesagt wird, Twitter sei nichts als ein Nischenmedium. Also erstens ist es in den USA anders und zweitens sind wir, glaube ich, Teil einer eben teilweise auch globalisierten Öffentlichkeit, aus der man sich nicht ganz rausnehmen kann. Absolut. Also ich glaube, es ist dann immer noch die Frage, wie stark müssen Journalistinnen und Journalisten, wenn sie über die Vereinigten Staaten schreiben oder die Situation in den Vereinigten Staaten analysieren sollen, sich vornehmlich mit den Tweets des amerikanischen Präsidenten befassen. Das scheint mir auch bedenklich. Ich habe auch das Gefühl, dass es eine nach gerade Obsession mit der Kommentierung der Tweets des amerikanischen Präsidenten gibt, anstatt vielleicht doch nochmal sich mit ein, zwei ReporterInnen in das Landesinnere aufzumachen und die Folgen der Politik dieses Präsidenten sich anzuschauen. Mhm. Da würde ich fast sagen, es gab mal eine Analyse von Umberto Eco über Faschismus. Und in diesen Essays gab es auch eine Beschreibung der sozusagen manipulativen Kommunikationskraft innerhalb des Faschismus. Und Eco hat geschrieben, es gibt eine Form des Lärmproduzierens, des permanent Lärmproduzierens, der dazu führt, dass man sich immer mit diesem Lärm befasst, anstatt mit den Handlungen und der Politik. Und das ist sozusagen eine Überkommunikation, wie Zensur funktionieren kann. Wir stellen uns Zensur ja immer sozusagen so vor, dass gar nicht gesprochen wird oder dass das Reden verhindert wird. Nach seiner Beschreibung gibt es aber eben auch die Form, die einfach permanent kommuniziert und dadurch verhindert, dass über die wirklich wichtigen Fragen nachgedacht wird. Und das scheint mir bei Donald Trump der Fall zu sein. Genau, also ein ohnehin schon mit Macht ausgestatteter Potentat, der direkt zu seiner Gefolgschaft von, ich habe gerade nachgeschaut, 61 Millionen kommunizieren kann. Genau, niemand kann das so richtig kontrollieren. Ironischerweise gehört zu den ganz wenigen politischen Stellungnahmen, die man von seiner Gattin Melania kennt, so ein Engagement gegen Bullying im Netz. Aber das vielleicht leider nur am Rande. Es gibt im deutschsprachigen Internet zwei prominente Politiker, die in den letzten Wochen, Monaten da ausgestiegen sind aus dieser Twitter-Welt. Mhm. Robert Habeck unter großem Getöse und der Innenminister Seehofer. Mhm. Beide haben sich da versucht, der eine mit mehr, der andere mit weniger Erfolg. Und beide sind aber gegangen und die Begründung ist eigentlich ganz ähnlich gewesen, dass dieses Umfeld ihnen zu hasserfüllt sei. Ja. Und dass alles nicht so schön sei, eben kein bürgerlicher Salon des 18. Jahrhunderts Wie ist Ihr Blick darauf? Wenn ich es richtig erinnere, ich habe die Formulierung jetzt nicht parat, aber ich meine, Robert Habeck wäre nicht nur ausgestiegen, weil ihm das Umfeld so hasserfüllt wäre, sondern ich hatte ihn eher selbstkritisch oder ich habe ihn selbstkritisch in Erinnerung, dass er sagte, dass der Kontext, in dem in einer bestimmten Logik, einer bestimmten Dynamik, einer bestimmten Art und Weise kommuniziert wird, dazu führt, dass er selber zu schnell, zu scharf, zu negativ ganz richtig, also kommuniziert. Sinngemäß und dieses Medium treibe die schlechten Seiten in mir. Ja, hervor. Und das finde ich sehr einleuchtend. Ich glaube auch, mir ist das selber auch mal so gegangen. Ich habe auch mal einen Kommentar abgegeben, von dem in der Kürze, wie er da stand, nicht mehr nachvollziehbar war, dass er gar nicht so bösartig gemeint war, wie er empfunden worden ist. Ich habe die Bilder gesehen der Inauguration von Donald Trump und man sah auch die Familie, die ihn umgab. Und es war der jüngste Sohn Donald Trumps auch zu sehen. Und für mich, in meiner subjektiven Wahrnehmung, sah dieses Kind kreuzunglücklich aus. Anstatt das einfach gar nicht zu kommentieren, weil das nun mal ein junges Kind ist und der aussehen kann, wie er will und das mir nicht zusteht, dieses Kind zu kommentieren. Er tat mir aber einfach leid. Also nun kann man sagen, das ist vielleicht übergriffig oder auch das steht mir nicht zu. Habe ich dann einen Kommentar abgegeben auf Twitter, der hieß so etwas wie, ich habe es jetzt auch nicht hundertprozentig ganz genau, aber ich glaube sowas wie, man sollte diesem Kind doch vielleicht eine Pflegefamilie anbieten. Das hat einen endlosen Wutausbruch bei LeserInnen hervorgerufen, als ob ich gesagt hätte, dieses Kind sollte zwangsweise aus der Familie herausgenommen werden. Das war natürlich überhaupt, weder stand das da, das Verb anbieten ist eigentlich einigermaßen eindeutig, dass das nichts Zwanghaftes ist. Das spielt aber gar keine Rolle mehr. Erstens bekommt man dann die Wirkung nicht mehr selber kontrolliert. Es hatte auch gar keinen Sinn, das gegen zu argumentieren. Und ich habe dann eine Weile lang gedacht, ach je, lass es doch einfach laufen. Das ist nun eindeutig nicht weder, was ich geschrieben hatte, noch was ich gemeint hatte. Es tat mir dann trotzdem leid. Und ich fand es auch ein Fehler von mir, überhaupt das Kind zu kommentieren. Und habe dann mit großem Abstand, weil ich auch nicht in der Schnelligkeit antworten wollte, weil ich dachte, auch die Schnelligkeit würde dann wiederum nur zu einer weiteren Eskalation führen. Also ich habe dann relativ viel Zeit vergehen lassen und dann mich dafür entschuldigt und diesen Tweet gelöscht. Relativ viel Zeit, sowas wie 2 Tage? Nee, ich glaube Wochen oder kann sogar Monate, das weiß ich gar nicht. Also wirklich, ich habe mich dann auch beschimpfen lassen, habe auch sozusagen den Eindruck gar nicht korrigieren, weder können noch wirklich wollen. Es war auch, glaube ich. Ich frage deshalb, weil diese Eigendynamik von einem sozialen Medium, Plattform wie zum Beispiel Twitter, ist, glaube ich, tatsächlich noch nicht umfassend verstanden. Unter anderem, was so ein Tempo macht, unter anderem, wann überhaupt so ein Shitstorm entstehen kann. Jedenfalls auch Ihr Beispiel zeigt, glaube ich, ganz schön, dass wir sehr weit entfernt sind von der Kultur, die wir zumindest projizieren in die Salonkultur des 18. Jahrhunderts, wo man einander ausreden lässt, wo man, wenn man sich im Ton vergreift, man ganz schnell sich entschuldigen kann und so weiter. Na gut, das hätte ich natürlich hier auch können. Also zur Schnelligkeit lädt dieses Medium natürlich unbedingt ein. Aber es entstehen, glaube ich, Dynamiken, die man als Einzelperson schlecht in den Griff kriegt, oder? Ich glaube, das ist die Frage. Also ich glaube, die Sorge, die ich hatte, war eher, ob, wenn ich dann schnell dazu auch noch was sage, ob es erst recht, sagen wir mal so, in der analogen Welt, nicht in der Welt der sozialen Medien, gibt es etwas, das mir ausgesprochene Angst macht. Hat mir auch als Reporterin, als ich das noch gemacht habe, immer ausgesprochene Angst gemacht. Und das sind große Gruppen von sehr emotional aufgebrachten Menschen. Ob das bei Fußballspielen ist, ich bin ein großer Fußballfan und habe eindeutig Angst in Stadien, in eben so einer aufgeheizten Stimmung. Oder ob es, ich sag mal, im Gaza-Streifen Demonstrationen des Islamic Dschihad oder der Hamas oder wo auch immer. Mir machen große Menschenansammlungen in einer solch aufgebrachten affektiven Stimmung ausgesprochene Angst, physisch Angst. Ich habe immer die Neigung, sofort wegzugehen, einfach reflexhaft, intuitiv, aus Selbstschutz. Und ich vermute, dass ich bei sozialen Medien ähnlich reagiere. Also wenn ich merke, es ist bereits eine aufgebrachte Stimmung, selbst wenn ich das Objekt bin und man vielleicht denken sollte, verteidige dich doch oder entschuldige dich doch einfach sofort gleich und dann beruhigt sich's wieder, habe ich zunächst einfach Angst, da hineinzugehen. Und das heißt, dieses Zeitgewinnen wollen ist jetzt gar nicht nur analytisch entstanden aus einem Nachdenken über die Dynamiken, Eskalationsdynamiken dieser Kommunikation, sondern es ist schlicht und ergreifend auch ein reflexhafter Moment, dass mir liegt es nicht mehr, macht es Angst, ich ziehe mich da eher zurück. Aber es stimmt natürlich, und ich glaube, das geht zurück auf die Reaktion von Robert Habeck, dass man eben schon aufpassen muss, dass man sich diesem eigenen Tempo, ich spreche jetzt über Twitter, oder dieser eigenen eingebauten Dynamik der Eskalation, die ist, wenn ich es richtig technisch verstehe, ja schon qua Algorithmen eingebaut, dass sozusagen belohnt wird in diesen Foren, wer sozusagen ja, besonders aggressiv oder besonders radikal oder besonders heftig reagiert. Können Sie das ein bisschen erklären, was Sie da meinen, dass Algorithmen das belohnen? Also ich kann es technisch nicht, ich bin da keine Expertin für, ich kann das nur aus der Lektüre sozusagen nehmen, dass die Foren sozusagen so gesteuert werden oder dass diejenigen Kommentare belohnt werden durch höhere Sichtbarkeit, die ja in einer bestimmten Weise besonders drastisch, besonders radikal, besonders scharf sind. Ob das eine zutreffende Beschreibung ist, kann ich jetzt nicht hundertprozentig sagen. So habe ich es verstanden. Ja, also was man, glaube ich, als normaler Nutzer beobachten kann, ist, dass Lautstärke oder Pointierung und Schärfe, auch politische Schärfe, belohnt werden durch Likes. Also das ist einfach eher eine soziale Beobachtung als eine technische Beobachtung. Ja. Je mehr es knallt, das schlägt sich nieder in Favorisierungen. Ich meine, bei Robert Habeck kam sicherlich hinzu, dass es im Zuge des Doxing durch eben einen jungen, rechtslastig orientierten Mann, der Daten und Kommunikation von, ich glaube, ich weiß nicht wie vielen Bundestagsabgeordneten ins Netz gestellt hatte. Also das, ich glaube, er fühlte sich zum einen natürlich auch beklaut, bestohlen, bedroht auch in einer gewissen Hinsicht in seiner Privatsphäre, in seiner Intimität, dadurch, dass ihm eben Kommunikation genommen worden war. Das, glaube ich, spielte auch eine Rolle. Ich kenne Robert Habeck nicht gut genug, um das beurteilen zu können, aber so habe ich es verstanden. Und eben das Gefühl, dass man in dieser Eigendynamik der Kommunikation auf Twitter, ja, vielleicht schärfer, vielleicht hektischer, vielleicht auch, ja, sozusagen mit einer größeren Schnappatmung auf Dinge reagiert, als man das sonst sollte. Ja. Oder für sich selber wünscht, sagen wir mal so. Ja. Wenn wir jetzt also ungefähr skizziert haben, am Beispiel der Plattform Twitter, man könnte auch daran erinnern, dass es Messenger-Dienste aller Art gibt, so Sachen wie Snapchat und Videoplattformen und so weiter und so weiter. Wir haben jetzt zwei Sachen daran nochmal skizziert. Das eine, diese Eigendynamik, die auch was mit Aggressivität, öffentlicher Aggressivität und Hass zu tun hat. Und andererseits aber diese Durchlässigkeit solcher sozialen Medien, die nicht mehr professionalisierte, normierte Gatekeeper braucht, sondern wo alle. Die Frage, ob sie sie nicht braucht, ist nicht klar, aber sie hat sie erstmal nicht. Also ich glaube, inzwischen sind wir ja in einer Situation, bei der wir Post-Brexit, würde ich sagen, spätestens sagen, sie braucht sie möglicherweise eben doch. Ja, genau. Diese Beschreibung von etwas, was man eher aufgeschlossen positiv bewerten kann, haben wir jetzt zumindest, und andererseits etwas, womit man wirkliche Schwierigkeiten hat. Ja. Nicht nur Robert Habeck und Sie, sondern viele Leute mit dieser Art von ins Hassvolle tendierenden Eigendynamik. Die ist ja nicht neu, die ist ja immer wieder beschrieben worden. Wenn man jetzt aber diese Welt der sozialen Medien mal einträgt in andere, in die große Landschaft, in die große, immer zersplitterter werdende Landschaft von Öffentlichkeit, wo es so Qualitätsmedien wie Spiegel oder Weltspiegel oder FAZ oder Süddeutsche ja immer noch gibt, Dann würde mich mal interessieren, ob Sie 2, 3 Maßnahmen haben, um die Öffentlichkeit wieder demokratiefähiger zu machen oder zuträglicher der Demokratie. Denn das ist jetzt ja so ein bisschen ein Ausgangspunkt dieses Gespräches gewesen. Worüber machen Sie sich Sorgen, was Journalismus und Öffentlichkeit angeht und möglicherweise auch, was kann man da verstärken an Zügen, die man heutzutage beobachtet? Also ich glaube, das eine ist, dass wir sagen müssen, die große Frage scheint mir zu sein, wie Wissen und Informationen distribuiert wird. Also wie wird Wissen und Informationen kommuniziert? Da sehen wir eine bestimmte Marktlage und die Marktsituation wird dominiert von Google und Facebook, die keinerlei genuines Geschäftsinteresse an Journalismus oder an verifizierbarem, überprüfbaren, begründbaren Wissen das haben. Auch kein direktes Interesse an Demokratie. Ne? Nein, gar nicht, überhaupt nicht. Das ist ein Geschäftsmodell, das eben nicht wie jetzt andere Zeitungen, die wollen natürlich auch klassische journalistische Produkte, also wir haben sie jetzt genannt, den Spiegel oder die Frankfurter Allgemeine oder die Süddeutsche, natürlich, die wollen auch Geld verdienen. Ja? Und sie denken auch über Erlösmodelle nach, die rentabel sind. Rentabel sind und die natürlich auch beinhalten, dass sie Plattformen für Werbung sind. Also sie haben noch nie nur Geld damit verdient, dass ihr journalistischer Inhalt verkauft wurde, sondern es war immer eine Mischform, wenn man so will, oder eine Mischkalkulation, in der eben auch Werbeflächen verkauft werden. Aber trotzdem waren sie enorm abhängig davon, dass sie eine bestimmte Glaubwürdigkeit hatten, dass es eine bestimmte Wiedererkennbarkeit ihres journalistischen Anspruchs gab, dass Menschen Interesse hatten und auch bereit waren, Geld auszugeben für diese Arbeit. Also das ist, muss man vielleicht auch nochmal sagen, es ist wirklich Arbeit. Harte Arbeit. Ja, sehr, sehr harte Arbeit. Und insofern glaube ich, gibt es im Moment es gibt eine ganze Reihe von Quellen der Sorge oder der Beunruhigung. Das eine ist, dass wir sozusagen Monopole haben, Oligarchen hätte man früher vielleicht auch gesagt, wie Google und wie Facebook, den Markt dominieren und das Kommunikationsgeschäft in einer bestimmten Weise dominieren und darüber aber sehr, sehr viel Falschinformation, Fehlinformation, Desinformation, Propaganda, Lügen und Hass und das, was wir jetzt in unserer Strafgerichtsbarkeit eben Volksverhetzung nennen würden, betreiben. Also das scheint mir das eine Problem zu sein. Die grundsätzliche Frage, wie geht man um damit, dass es da eine Monopolstellung gibt und noch eine, die sich überhaupt gar nicht an Maßstäbe von nationalem Recht. Von nationalem Recht nicht unbedingt, aber vor allem auch nicht von Objektivität, von Wahrheitsorientierung und. Das sind für die überhaupt gar keine Maßstäbe. Und das andere scheint aber auch zu sein, dass die Bereitschaft, Geld auszugeben für gesicherte oder überprüfte oder erarbeitete Informationen und Geschichten, die ist gesunken. Wir stellen sehr, sehr häufig fest, ich würde sagen, es ist generationell, es gibt inzwischen eine ganze Generation von Menschen, die sehr, sehr viel lesen, aber erwarten, dass das, was sie da lesen, ihnen eben umsonst angeboten wird. Ja. Das ist jetzt für jemanden wie mich, die davon lebt, dass die eigene Arbeit auch entlohnt wird, natürlich ein Problem. Es ist in mehrfacher Hinsicht ein Problem. Es ist einerseits ein Problem, weil es die ökonomische Grundlage von qualitativem Journalismus aushöhlt. Es ist auch ein bisschen ein Problem von Selbstachtung, dass sozusagen erwartet wird, dass das, was uns alle sehr, sehr viel Arbeit der Lektüre, der Reisen, der Recherche, des Nachdenkens, der Auseinandersetzung mit Fragestellungen, dass das umsonst sein soll, wohingegen dieselben Personen gar keine Schwierigkeiten damit hätten, für, keine Ahnung, 4,50 Euro bei Starbucks einen Kaffee. Ich weiß jetzt nicht, was der Kaffee bei Starbucks kostet, aber sozusagen ist es schon ein großes Problem, dass dieselben Menschen, die sich massiv beklagen über Hasspropaganda, über Verbreitung von Desinformationen im Netz, sich wundern, dass sie Geld ausgeben sollen für journalistische Arbeit. Das heißt natürlich nicht, dass per se alles, was jemand in einer Zeitung schreibt, also unantastbar ist, dass es nicht fallibel ist, dass es nicht auch großartige Angebote gibt, die im Netz sind und die umsonst sind. Aber ich glaube, die fehlende Wertschätzung für journalistische Arbeit ist schon bitter. Ja. Haben Sie eine Erklärung dafür, dass im alten Öffentlichkeitsregime, dem Zeitungszeitalter, seit dem 18. Jahrhundert, dass dort sich so seriöser, demokratietragender Journalismus herausgebildet hat, weltweit eigentlich, ja, also hier Frankfurter Allgemeine, Neue Zürcher Zeitung, New York Times und so weiter, die privatwirtschaftlich organisiert sind und dennoch so einen qualitativ hochstehenden Journalismus, zuverlässig und so weiter machen, die einfach geprägt ist von der Digitalisierung, dass dort die alles prägenden Akteure wie Google, wie Facebook und so weiter mit dieser Sorte von Journalismus tatsächlich nichts zu tun haben zunächst mal. Ich glaube, die Aufgabenbeschreibung ist einfach anders. Die verstehen sich auch nicht als journalistische Produkte. Das sind sozusagen Unternehmen, die ursprünglicherweise, also ja, nehmen wir jetzt Facebook, da schien es zunächst nun mal, um eine Vernetzung von Freunden zu sein. Und dann wurde der Freundesbegriff sozusagen absichtsvoll inflationär erweitert, dass es immer mehr umfassen könnte und dass die Vernetzung immer größer würde. Niemand von denen, das muss man ihnen zugutehalten, ja, niemand von denen hat jeder behauptet, dass sie Journalismus machen würden. Das ist klar, aber wenn man für einen Moment mal spielen würde, dass die Geschichte systematisch vorgehen würde. Ah, okay, das glaube ich ja gar nicht. Ja, genau. Aber gut. Ich auch nicht, aber dann müsste man sich ja auch digitale Akteure vorstellen, die eine ähnliche Kombination von privatwirtschaftlich organisiert und seriös hervorbringen. Nein, aber das würden wir sagen. Natürlich gibt es das. Nochmal anders angefangen. Ich will jetzt auch nicht so klingen, als würde ich sagen wollen, dass per se im Zeitalter der Printverlage und des Printjournalismus alles immer exquisit, exzellenz und fehlerfrei gewesen wäre. Das würde ich auch nicht behaupten wollen. Natürlich finden wir auch im Netz exzellente digitale Angebote. Man muss nur schauen, wie sie sich jeweils finanzieren. Und es gibt eben, nehmen wir mal Beispiele wie ProPublica, ein wirklich fantastisches amerikanisches Angebot, sehr, sehr kritisch, sehr, sehr gut recherchierte, investigativ bearbeitete Geschichten zu ganz spezifischen Themenfeldern innerhalb der amerikanischen Gesellschaft oder Ökonomie. Das ist aber ein Stiftungsformat. Also das finanziert sich über eine Stiftung. Wir haben auch andere Modelle wie das französische Mediapart beispielsweise. Es ist eine exzellente, allein im Netz, also allein im digitalen Angebot publizierte Plattform, journalistische Plattform, journalistisches Angebot, das finanziert sich ausschließlich über Abonnements. Also natürlich, ich meine, die Frage ist nicht, ist das eine im digitalen Angebot und das andere auf Papier? Das ist nicht die Frage. Die Frage ist, wie lässt es sich finanzieren? Sind Leute bereit, für dieses Angebot, für diese Informationen Geld auszugeben? Wir sitzen hier im Radio, das Teil eines öffentlich-rechtlichen Systems ist. Also da gibt es eine Gesellschaft, eine Gemeinschaft, die beschlossen hat, dass es wichtig ist, dass diese Gesellschaft informiert wird, dass es Teil einer demokratischen Gesellschaft sein muss, dass sie sich informieren kann, dass es überprüfbare, begründbare Angebote und Diskussionen gibt. Ich bin großer Fan dieses öffentlich-rechtlichen Systems, selbst wenn ich es gelegentlich in einzelnen Produkten auch kritisiere. Aber man muss halt aufpassen, dass das nicht das Einzige ist, was übrig bleibt, weil es sozusagen privatwirtschaftlich gar nicht mehr zu organisieren wäre, weil Leute dafür kein Geld mehr ausgeben wollen. Einer der Züge der gegenwärtigen Öffentlichkeiten ist, glaube ich, dass jeden Tag und jede Stunde unfassbar viel gesagt wird, unfassbar viel getextet wird, unfassbar viele Bilder veröffentlicht werden. Ja. Nicht zuletzt deswegen, weil alle Welt publizieren kann heutzutage. Meine Frage dazu wäre, wie konnte es passieren, dass in dieser Lage das Narrativ oder die Erzählung, der Satz, das wird man doch mal sagen dürfen, der Gedanke, es gäbe gleichzeitig irgendeine Zensur, die hier am Werk wäre, dass der so eine Konjunktur bekommen konnte. Ich glaube, das ist einfach eine, ja, das ist einfach natürlich eine Strategie, sich selber zu positionieren. Und das ist natürlich ein klassisches rhetorisches Mittel. Man baut einen Strohmann auf, den man erst als besonders dramatisch, böse, groß, gefährlich beschreibt. Und dann kann man sich selber als, ja, eben als widerständig, als Dissident, als Opfer, als unterdrückt beschreiben. Das ist eine ganz, ganz klassisch alte Strategie. Ist das ein Strohmann-Argument oder eine Erzählung oder ein Muster, Erzählmuster, dass Sie nur bei Rechtsradikalen antreffen oder auch woanders orten? Denn ich finde tatsächlich einfach interessant, diese Gleichzeitigkeit von inflationärer öffentlicher Rede jeden Tag und der Konjunktur dieses Satzes. Das ist interessant. Ich habe darüber so nicht nachgedacht. Also, dass das sozusagen widersprüchlich ist, dass man auf einmal so etwas behauptet. Nun gehöre ich natürlich nicht zu denjenigen, die das veranschlagen. Und ich halte das auch ja manchmal auch für zwischen lächerlich und weinerlich. Und eben angesichts der Möglichkeiten zu kommunizieren und angesichts vor allem der Möglichkeiten gehört zu werden und vor allem angesichts der Möglichkeiten gehört und gesehen zu werden für gerade rechtspopulistische Parteien, für etwas absurd. Jedenfalls, also auch das einer der Gründe für meine Frage, die sich ja tummeln in den sozialen Medien, also die groß geworden sind. Ja, nicht nur in den sozialen Medien, ich würde sagen, die tummeln sich ja irgendwie auch in den öffentlich-rechtlichen Programmen. Ich würde sagen, es gibt eine ja, asymmetrische Repräsentation, also es ist eine besonders hohe Sichtbarkeit für diejenigen, die eben behaupten, sie würden immer unterdrückt und sie würden zensiert und sie könnten nichts sagen. Das ist das sicherste Mittel, um dann unbedingt ganz viel gehört zu werden. Noch ein Zug, der mir einfällt, der, glaube ich, charakteristisch ist für die gegenwärtigen Öffentlichkeiten, in denen etablierte Medien ebenso eine Rolle spielen wie diese neueren sozialen Medien, ist, dass bestimmte Themen so kampagnenförmig an die Öffentlichkeit treten. Mhm. Besonders bekannt geworden sind, das ist mein Wort jetzt, Kampagnen, keine Ahnung, ob das das Beste aller Worte ist, die Hashtags wie MeToo oder auch MeToo mit TWO und einige andere. Nicht jeder wird so bekannt, aber vielleicht können wir bei dem Beispiel MeToo mit OO ein bisschen verweilen, denn ich glaube, es ist der Herbst 2017 gewesen, in dem dieses Stichwort so groß geworden ist mit Fällen in den USA, in der Filmindustrie. Einzelne Klagen einzelner Frauen über schlechte Behandlung, und zwar relevant schlechte Behandlung durch Männer. Wie ein Lauffeuer ist das dann groß und größer geworden. Das, was da im Herbst 2017 begonnen hat und auch in alle möglichen Bereiche der Gesellschaft weitergestrahlt hat und jedenfalls auch in etablierte Medien, ist von vielen Leuten bedacht worden, auch von Ihnen. Auch von Ihnen ist es Anlass gewesen oder zumindest einer der äußeren Anlässe gewesen, um Ihr jüngstes Buch zu veröffentlichen. Ja heißt Ja und. Was erzählt Ihnen diese Geschichte, dieser Fall und das, was daraus geworden ist, über den Zustand der Öffentlichkeit heute? Zunächst einmal kann man ja sich fragen, was heißt eigentlich so ein Hashtag? Was tut das? Und vielleicht für diejenigen, die sich nicht im Netz bewegen und die sich nicht auf Twitter bewegen, ein Hashtag ist eben ein Symbol, mit dem ein Begriff oder eine Abkürzung verwandt oder markiert wird, die wie eine Überschrift funktioniert oder wie eine Motivgebung. In dem Fall von MeToo, also ich auch, haben dann Frauen beschrieben, wie sie auch belästigt worden sind, wie sie auch Erfahrungen gemacht haben in der U-Bahn, auf der Straße, am Arbeitsplatz, bei denen Männer und Vorgesetzte, Chefs oder potenzielle Chefs, sie ja, herablassend, demütigend, bis hin zu eindeutig nötigend, bis hin zu wirklich Beschreibungen von sexualisierter Gewalt, missachtet oder misshandelt haben, ist ein sehr, sehr großes Spektrum gewesen. Und damit genau sind wir möglicherweise auch bei einer der heiklen Fragen dieses Symbols, das Beiträge und Kommentare organisiert oder versammelt. Nämlich, dass es auf der positiven Seite Menschen die Möglichkeit gibt, etwas zu beschreiben, von dem sie vielleicht bislang eher angenommen haben, dass es eine individuelle Erfahrung ist, dass es eine Erfahrung ist, die sie selber auch so belastet oder demütigt, dass sie sie in sich hineingeschlossen haben, dass es sie eher isoliert davon, darüber auch in der Öffentlichkeit zu sprechen. Und in dem Moment, in dem es eben ein solches Symbol, einen solchen Hashtag gibt, unter dem sich ganz viele einzelne Erfahrungen versammeln und verschiedene einzelne Menschen, also Frauen oder Transpersonen oder Männer versammeln können, die Erfahrungen mit sexueller Belästigung oder sexualisierter Gewalt beschreiben können, auf einmal auch entdecken, es ist sehr viel mehr, es ist eine strukturelle Erfahrung, es hat etwas mit strukturellem Sexismus oder eben struktureller Missachtung von Frauen zu tun. Und das ist vielleicht erstmal das Positive, also dass sie eingeladen sind, etwas zu teilen und darüber dann entdecken, es ist nicht nur ihr isoliertes, einzelnes Erfahrungsfeld. Das vielleicht Schwierigere daran ist, dass ein Hashtag eben suggeriert, alle diese Erfahrungen seien gleich oder sehr ähnlich und sich darunter doch sehr, sehr unterschiedliche, graduell unterschiedlich oder vielleicht auch kategorial unterschiedliche Erfahrungen versammeln können. Und vielleicht ist das sozusagen die Schwierigkeit eines solchen Systems. Für mich als Publizistin waren aber beide diese von Ihnen angeführten Beispiele ungeheuer interessant, ungeheuer berührend, auch weil ich sagen muss, selbst bei dem Zweitgenannten, also dem Me Too, also dem Ich Zwei, das Erfahrungen sichtbar machte und hörbar machte von Menschen dieser Gesellschaft, die rassifiziert werden, die unterschiedliche Erfahrungen damit haben, als andere konstruiert zu werden, als Minderwertige, als Nicht-Dazugehörige konstruiert werden. Dass selbst bei dieser Frage von Exklusion oder auch von rassistischer oder antisemitischer Ausgrenzung, von der ich angenommen hätte, davon habe ich relativ viel schon gehört oder angenommen hätte, da habe ich relativ viel drüber nachgedacht oder gelesen. Da waren dann doch Geschichten dabei, dass ich völlig fassungslos war. Und insofern, es ist schon auch eine wirkliche Quelle des Wissens. Es ist eine potenzielle Quelle der Expertise von Menschen, die mit etwas bestimmten Erfahrungen gemacht haben, die andere so nicht machen. Insofern nehme ich es erstmal ernst. Und ich finde, es ist auch für mich Gelegenheit zu lernen, erst einmal zuzuhören, erst einmal zu lesen, erst einmal wahrzunehmen, wie viele alle dieselbe Erfahrung gemacht haben. Also ich sag mal eine Sache, die mich wirklich einigermaßen sprachlos erstmal zurückgelassen hat. Die durchgängige Erfahrung von Menschen, die eben als andere konstruiert werden, die rassifiziert werden, dass Busfahrer vor ihnen die Tür zumachen. Ah, Es hatte auch etwas von, dann auch von Evidenz. Ja, nicht per se bedeutet die Quantität einer Beschreibung auch, dass sie sozusagen unbedingt zutrifft und stimmt. Aber insofern, ich fand das, um sozusagen zurückzukommen, was sagt das über unsere Öffentlichkeit aus? Ja, ich fand, man konnte bei beiden Hashtags und bei dem, was dann dort beschrieben wurde, doch nochmal feststellen, dass man sagen muss, okay, das ist in dieser Form so vorher nicht abgebildet worden. Es ist nicht repräsentiert worden in all dem, was wir glauben, was Qualitätsmedien doch abbilden würden. Es war in einer Wucht und in einer Stärke doch klar, hier gibt es Menschen, die werden so stark marginalisiert, dass nicht einmal mehr wahrgenommen wird, dass es Marginalisierung gibt. Also die sozusagen erstmal nochmal begründen müssen, dass die Erfahrung, die sie haben, eine der Marginalisierung ist. Ja? Und insofern fand ich schon, es war auch ein beschämendes Zeugnis, nicht nur, dass Menschen in dieser Gesellschaft so behandelt werden, ja? Sondern auch, dass es ein ganzes Erfahrungsfeld gab, von dem mindestens ich das Gefühl hatte, das wird nicht ausreichend abgebildet, nicht ausreichend gehört. Die Reaktionen darauf bestätigten das ja dann nochmal. Es gab dann ja auch noch Reaktionen darauf, die auch dazu gehörten, die dann hießen, stellt euch nicht so an, jammert doch nicht so rum. Was ist denn das für eine Form von Identitätspolitik? Ja, ihr seid ja rassistisch gegenüber Weißen. Also was dann alles für auch hanebüchenen Abwehrstrategien sichtbar wurden im Umfeld dieser Diskussion. Insofern, ich fand es jetzt als Publizistin einfach erstmal, ich würde mal sagen, eine steile Lernkurve. Ja? Ja, ich möchte unterstreichen, dass diese Frage, diese zwei Beispiele zu diesem Thema Öffentlichkeit und wie ist sie heute strukturiert, gehört. Denn es ist ja nicht nur so, glaube ich, dass, wie Sie gerade gesagt haben, dass das in den etablierten Medien nicht in diesem Umfang abgebildet war, was Sie gerade beschrieben haben. Sondern auf der anderen Seite kann man ja sagen, dass viele der Geschichten, die unter MeToo, ich auch, der Sexismus-Hashtag, sondern auch die anderen Geschichten, die Sie gerade beschrieben haben, wo Menschen sich versammelt haben oder Dinge erzählt haben, die rassifiziert werden, all diese Geschichten waren ja schon da, aber sie waren eben am Küchentisch da oder im Schlafzimmer da und sind sich unter Freunden oder in Familien oder sowas erzählt worden, aber eben nicht in diesem Grad von Öffentlichkeit. Und deswegen kann man vielleicht tatsächlich sagen, dass Öffentlichkeit einfach anders strukturiert ist, als sie es mal war. Dass dieser alte Gegensatz zwischen nur privat und nur öffentlich vielleicht so nicht funktioniert. sagen wir mal anders gesagt, ich glaube, es ist natürlich auch eine Möglichkeit. Wir haben jetzt eher verstärkt negative Dynamiken oder wir haben verstärkt kritisch geschaut auf das, was auch heikel ist an der Kommunikationsform oder der Organisation der Kommunikation in sozialen Medien. Dies ist jetzt nun mal etwas, was man sozusagen positiv hervorheben muss, dass nämlich genau das, was die Filterfunktion der Gatekeeper sind, eben auch welche sind, die nach wie vor im Jahr 2019 immer noch dazu führen, dass ja, bestimmte soziale, bestimmte kulturelle, bestimmte religiöse Perspektiven oder Stimmen nicht oder nicht angemessen repräsentiert werden. Also insofern ist das, finde ich, kann man irgendwie einerseits nur dankbar drauf gucken, dass es das gibt, aber man hofft auch, dass es nicht nur in den sozialen Medien bleibt, sondern dass es tatsächlich zu einer Selbstreflexion innerhalb der Redaktionen der traditionellen Medien führt, dass sie sich selber befragen, wie kann es sein, dass das bei uns nicht ausreichend abgebildet wird. Wir haben jetzt einiges Interessantes gesagt, glaube ich, über alte Medien, sogenannte alte Medien und nicht zuletzt über Social Media. Nochmal kurz erinnert an das Stichwort, das Sie mit Jürgen Habermas und Strukturwandel der Öffentlichkeit aufgerufen haben, nämlich noch ältere Medien wie der Bürgerliche Salon. Mhm. Es gibt nach meiner trüben Erinnerung noch einen zweiten Ort, der bei Habermas in diesem Buch Strukturwandel der Öffentlichkeit eine größere Rolle spielt, nämlich Theater. Mhm. Das Gespräch nach dem Theater. Also das ist ja ein gleitender Übergang zum Bürgerlichen Salon. Da spricht man dann weiter über die Vorstellung, die man gerade gesehen hat. Und was mich interessiert ist, Sie haben jetzt dieses jüngste schmale Buch, gehaltvolle, schmale, klare Buch geschrieben und das ist hervorgegangen aus einem Monolog, den Sie am Theater gehalten haben. Ohnehin gibt es diesen Streitraum, den ich kurz schon erwähnt habe, der auch am Theater situiert ist. Was für Rollen spielen Medien oder öffentliche Orte wie das Theater in Ihren Augen heute? Die Gegenwart ist geprägt von Digitalisierung, das ist einfach so gesetzt. Aber möglicherweise macht das ja auch was mit so vermeintlich unmittelbaren Orten wie dem Theater im 21. Jahrhundert. Ja, also ich glaube, dass Theater unterschiedliche, sehr, sehr bedeutsame Rollen zu kommen. Das eine ist, dass ich zur Zeit, und das ist sozusagen das Ergebnis dessen, worüber wir jetzt im Moment auch schon gesprochen haben, ich mich frage, wo findet eigentlich demokratische Willensbildung statt? Wir gehen davon aus, dass eine demokratische Gesellschaft selbst irgendwo Selbstverständigungsdiskurse führen muss, dass sie miteinander diskutieren will über die Gesetze und die Praktiken und ja, die politischen Praxen, die ihr Leben regulieren, die ihr Leben bestimmen. Das ist unsere Vorstellung von parlamentarischer Demokratie, dass wir zwar Repräsentanten haben, die im Parlament sitzen für uns, aber dass wir trotzdem in der Lage sind, das, worüber sie dann entscheiden, nachzuvollziehen und in einer bestimmten Weise eben ja, uns darüber verständigen können, welche Werte und welche Gesetze unsere Leben ausmachen sollen. Und im Moment, glaube ich, ist das die große Frage. Wo findet diese Form von gesellschaftlichem Diskurs eigentlich statt? Ich glaube, dass sie nicht in den politischen Talkshows im Fernsehen stattfinden. Ich glaube, dass sie in den sozialen Medien partiell mal stattfinden, aber dass wir zunehmend, Josef Vogel und Etel Matala de Mazza haben mal gesagt, politischen Unwillen artikuliert sehen in den sozialen Medien, aber nicht ein Willensbildungsprozess. Deswegen glaube ich, suchen wir im Moment nach Orten und nach Plattformen vielleicht auch, an denen wir uns miteinander verständigen können, darüber, wie wir leben wollen. Und für mich sind Kirchen möglicherweise ein solcher Ort, Clubs möglicherweise ein solcher Ort, Buchhandlungen möglicherweise ein solcher Ort, aber eben Theater auch. Ich nehme Theater wahr als Orte, in denen es zwar sehr viel kleinere Gruppen sind, die miteinander sprechen, aber eben einer großen Geduld, mit einer großen Neugierde, mit ungeheurer Aufmerksamkeit. Also ich muss sagen, ich bin jedes Mal wieder bei diesen Veranstaltungen der Schaubühne beglückt, wie neugierig Menschen sind, wie gerne sie auch über unterschiedliche soziale, politische, ökonomische, kulturelle, ästhetische Fragen nachdenken wollen. Und insofern kommt Theatern da eine große Aufgabe zu, meiner Ansicht nach, als Orte, an denen wir uns verständigen über die Welt. Museen leisten das auch. Also es gibt ja auch alle möglichen unterschiedlichen kulturellen Einrichtungen, die solche Gespräche organisieren. Sagen wir mal so, ich beneide Theater oder Regisseure oder Menschen, die an Theatern arbeiten, enorm um die Anziehungskraft, die sie ausüben auf ein Publikum, das meiner Ansicht nach mit viel weniger ideologischem Widerstand in das Theater hineingeht, als diejenigen, die journalistische Texte lesen oder dokumentarische Formate anschauen. Das Theater hat gar nicht diesen pädagogischen Gestus, den jetzt vielleicht journalistische Texte oder Produkte von vornherein haben. Leitartikel, ja, ja, auch Reportagen. Und ich habe das Gefühl, es gehen Menschen mit einer viel größeren Bereitschaft ins Theater, sich einzulassen auf andere Figuren, andere Lebenswelten, andere Erfahrungen, andere Biografien, andere Geschichten. Auch weil sie glauben, dass es weniger mit ihnen zu tun hätte als ein journalistischer Text. Insofern, ich beneide immer Regisseure oder eben Leute, die an Theatern arbeiten, weil sie ja so ein Publikum auch einnehmen und eine Form von Empathie erzeugen können, die viel weniger Barrieren und Hemmnisse und Schwellen hat als in einer von vornherein schon politisch oder ideologisch aufgeladenen Lektüresituation. Und in einer Zeit, in der ja, es sozusagen eine massive Fragmentierung gibt, in der es so eine Neigung gibt, immer nur mit dem eigenen Stamm, der eigenen Gruppe, der eigenen Herkunft, der eigenen Religiosität Empathie empfinden zu wollen, scheint mir das eine große Kraft des Theaters zu sein, um das ich das Theater enorm beneide. Ich weiß nicht, ob ich jemals schon ein Schwärmen, ein Plädoyer, eine Eloge gehört habe mit so sehr funkelnden Augen in der Stimme übers Theater. Ich muss also offensichtlich mal wieder ins Theater gehen. Nein, aber ich sag mal, ich gebe dir mal ein Beispiel. Nehmen wir doch mal sowas an wie Richard der Dritte. Ja, Shakespeare, an der Schau, kann ein anderes Beispiel nehmen, aber da gehen ja Leute herein, die denken, es ginge um Shakespeare und Richard den Dritten. Das ist die Produktion mit Lars Eidinger? Ja, das ist ganz hervorragend und sie gehen da sozusagen irgendwie unbescholten und freudig und neugierig hinein. Dann erzählt es ihnen aber etwas von Demütigung, von Rachsucht, von der Entstehung von Ressentiment. Ich glaube, dass die ganze Ambivalenz solcher Affekte und auch nicht nur Affekte, sondern eben auch solcher politisch fataler Folgen von einer vorherigen Verwundung einer Person oder einer psychischen Degradierung einer Person oder der Traumatisierung durch einen Krieg oder durch Gewalt, all das ist ja in diesem Stoff enthalten. Ich glaube, dass wenn ich jetzt ein Essay schreiben würde über Ressentiments oder wenn ich versuchen würde, in der Gegenwart politische Bewegungen oder politische Figuren, von denen ich sagen würde, die sind vermutlich eben Ressentiment getrieben oder von Rache getrieben, wenn ich das schreiben würde, würde es auf, glaube ich, sehr viel größeren Widerstand treffen als jemand, der in ein solches Theaterstück geht. Ja, und dann sich viel, viel eher verstören lässt, irritieren lässt, verunsichern lässt mit den eigenen moralischen oder politischen Intuitionen hadern lässt. Also das ist, glaube ich, etwas, was nur das Theater so herstellen kann. Und dann kommt das hinzu, was Sie ganz anfangs gesagt haben, nämlich das Gespräch nach dem Theater. Und das ist zusätzlich noch das Besondere, das ist auch das, was mich jetzt interessiert hat, warum ich mit einem Text erst ans Theater gehen wollte, bevor er zu einem Buch wird, weil es eben eine Gemeinschaftserfahrung ist. Wenn ich ein Buch schreibe, liest es erstmal jemand alleine und dann im günstigsten Falle kauft er ein zweites Exemplar und verschenkt es. Im auch noch günstigen Falle, aber nicht ganz so günstigen Falle, verleiht er das Buch. Dann können die miteinander sprechen. Ja? Und natürlich kann ich auch bei einer Lesung eine Situation erzeugen, in der Menschen etwas gemeinsam erleben. Aber Das Interessante bei so einem Theaterbesuch oder eben jetzt für mich auch bei einem Monolog, den ich geschrieben habe fürs Theater, der im Theater aufgeführt wird, ist, dass Menschen im Publikum gemeinsam in der Situation etwas erleben, dass sie gemeinsam erfasst werden. Vielleicht reagieren sie unterschiedlich, vielleicht gefällt es ihnen unterschiedlich gut, aber trotzdem können sie anschließend rausgehen und dann direkt über das, was sie erlebt, was sie wahrgenommen haben, was sie irritiert hat, was sie nicht überzeugt hat, was sie berührt hat, miteinander sprechen. Und das ist etwas, was ich vorher gehofft habe und was mich jetzt, muss ich sagen, wirklich überwältigt in der Art und Weise, in der es sich hergestellt hat, wie Menschen anschließend in den Cafés miteinander reden, wie sie weiterspinnen das, was der Text ihnen angeboten hat. Diese Sorte von miteinander sprechen, miteinander nachdenken, bei der es jetzt gar nicht mehr nur darum geht, hat mein Text sie überzeugt oder nicht, oder ja, habe ich die richtigen Geschichten erzählt, sondern wo es dann darum geht, was das in bestimmten Familien, in Beziehungen, in Freundeskreisen dann ausmacht und was sich daraus dann entwickelt. Das fand ich das wirklich Interessante und das sehr, sehr Beglückende auch. Es leuchtet mir ein, sowohl kopfmäßig, als auch nicht zuletzt eben durch ihre schwärmerische oder einfach vom Erleben getragene Schilderung zu diesem performativ unübertreffbaren Plädoyer fürs Theater. Eine kleine Nachfrage zum Schluss. Ja. Wir haben gesprochen über alte Medien, Zeitungen und so weiter. Mhm. Wir haben gesprochen über soziale Medienplattformen wie Twitter und so weiter. Mhm. Wir sind gelandet bei Medien oder öffentlichen Orten wie dem Theater. Mhm. Und eine Institution, die Sie da mit aufgezählt haben, neben Museum und Theater und anderem, gehörte die Kirche. Mhm. Die Kirche hat mich gewundert, da wollte ich nachfragen. Die Kirche hat eine große Rolle gespielt für die Umwälzungen in Deutschland 1989-90. Mhm. Danach habe ich jetzt von öffentlicher großer Wirksamkeit des Kirchenschiffs nicht mehr so viel gehört. Wie kommen Sie auf die Kirche? Also zum einen, weil ich das ja gar nicht quantitativ berechnen würde. Also ich würde gar nicht sagen, nur diejenigen Orte zählen als interessante, aufregende, lebendige Orte, die Massen anziehen. Dann würde ich wahrscheinlich Wacken nennen oder Rock am Ring oder keine Ahnung was. Fusion. Genau. Sondern weil ich sagen würde, dass es eher darum geht, gibt es Orte, an denen Menschen miteinander nachdenken können, an die sie sich vielleicht auch natürlich in Kirchen auf Texte beziehen, in denen sie Geschichten nehmen, wie Theater ja auch, sind auch dort. Nicht nur, aber auch klassische Texte, kanonische Texte, auch das ist in Kirchen so. Wir beziehen uns auf Geschichten, wir beziehen uns auf Rituale, auch Theater sind Orte, an denen Rituale praktiziert werden. Und für mich sind Kirchen einer dieser Orte, an denen ein Nachdenken möglich ist, das poetisch sein kann, das ja, in einer bestimmten Hinsicht frei sein kann, gerade weil es sich auf einen klassischen Text bezieht, wo auch eine gewisse, ja, vielleicht Langsamkeit oder, also es gibt ja auch bei Theatern wie bei Kirchen oder überhaupt ja, religiösen Häusern, Städten, die Möglichkeit des Unzeitgemäßen, des Nicht-Passenden, des Nicht-Eiligen, des Nicht-Sofort instrumentell Verwertbaren. Und deswegen gehören für mich Kirchen eben zu solchen Orten der Öffentlichkeit dazu. Auf der Suche nach der Öffentlichkeit des 21. Jahrhunderts, Caroline Imke, ganz herzlichen Dank fürs Gespräch. Vielen Dank Ihnen.